Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Squid Game von Hua Dong Hu. Ja, wir sind auch beim Toffer Offer dem Hype erlegen und werden diese Woche jetzt, oder dieses Mal, die Woche nicht, es gibt nicht mal jede Woche eine Folge, aber wir werden dieses Mal über Squid Game sprechen. Und wenn ich wir sage, dann nicht mich alleine natürlich nur, nicht das königliche Wir, sondern Anni ist wieder am Start. Hi Anni. Hallo. Freut mich sehr, dass das auch geklappt hat. Man kann schon mal ganz klar auch sagen, Anni, du hast mir empfohlen, das zu gucken, bevor der Hype auch so krass war, finde ich. Also man hat es da schon mitbekommen, aber du hast gesagt, hey, hast du das schon geguckt und so, und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt schon als Meme und so ein, zwei Mal gesehen, aber das ist jetzt schon Wochen her, dass wir das beide geguckt haben. Und jetzt ist es halt nicht mehr wegzudenken. So überall, in jeder Art von Medium und in jeder Art von, auf jeder Art von Plattform wird irgendwas darüber berichtet. Ob es die Nachrichten sind, die darüber berichten, dass in irgendwelchen Ländern oder in irgendwelchen Bundesstaaten zu Halloween die Kostüme verboten sind von Squid Game. Oder dass man generell damit rechnet, dass Leute jetzt viel davon kaufen werden. Und dass es das neue ultimative Gruppenkostüm für Halloween ist. Und natürlich vor allem der finanzielle Erfolg. Es ist die erfolgreichste Serie, die Netflix je hatte. Also für alle, für die es nicht klar ist, es ist eine Serie. In dem Fall eigentlich aktuell auch noch eine Miniserie. Das Ganze besteht aus, ich glaube, 8 oder 9 Folgen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr sicher. Sowas um den Dreh. Und genau, was das Ganze ist, es ist eine Serie eben aus Südkorea. Und ich erkläre euch ganz kurz, ich habe mir tatsächlich einen Text geschrieben, was Squid Game ist, falls ihr es wirklich nicht geguckt habt bisher. Das ist ganz grundsätzlich mal die Story. Also das ganze Spiel im Südkorea der Gegenwart. Der erfolglose Gi Han, das ist unsere Hauptfigur, der lebt geschieden und sieht seine kleine Tochter, die er hat, auch relativ selten scheinbar eher, hat auch keine so super innige Beziehung wahrscheinlich zu ihr. Zudem hat er Geldschulden bei Leuten, bei denen man definitiv keine Schulden haben will. Und dann erhält er aber eine Einladung zu einer ominösen Veranstaltung. Und in dieser Veranstaltung, zusammen mit 455 anderen Menschen, soll er tatsächlich um sein Leben spielen. Er soll Kinderspiele spielen und bei diesen Spielen sterben Menschen. Wer aber gewinnt, und das Ganze schafft tatsächlich, soll 45 Milliarden südkoreanische Won erhalten. Um das gleich mal zu erklären, südkoreanische Won, das sind in dem Fall, diese Menge ist umgerechnet circa 33 Millionen Euro, also auch eine ganze Menge Geld. Wer die Spiele aber ausrichtet, ist überhaupt nicht klar für die Teilnehmer. Das Einzige, was sie sehen, sind irgendwelche Handlanger, die in Masken und rosa Overalls Befehle ausführen und sie zu den Spielen führen und sie dort auch eben kontrollieren. Und diese wiederum, so sehen wir das als Zuschauer, sind dem Frontman unterstellt. Auch jemand, der maskiert ist, aber alles komplett in Grau. Und auch er aber wiederum ist scheinbar nur ein Angestellter von irgendwem, denn er telefoniert immer wieder mit irgendwelchen ihm höher gestellten Personen. Unsere Hauptfigur Gi Han lernt aber auf jeden Fall schnell in den Spielen, dass Teamwork das Überleben sichern kann. Und zum Glück trifft er auch einen Freund aus Kindertagen, der auch in den Spielen steckt. Und er findet auch einige andere Verbündete. Aber die Spiele sind halt nicht darauf ausgelegt, dass das am Ende viele Leute überleben sollen. Ja, das im Grunde ist die grundsätzliche Story. Korrigiere mich, wenn ich was vergessen habe, was man initial braucht, um es zu verstehen. Genau, und im Grunde, das ist es. Und wir, das kann ich ganz klar sagen, dadurch, dass die Serie jetzt auch schon, ich glaube, 1,5 Monate draußen ist. Also wir reden jetzt auch mit Spoilern, wir reden jetzt offen darüber, was wir von der Serie gehalten haben. Und wir haben gerade schon drüber gesprochen, off-air, das Witzige wird halt auch mit den Namen sein, denn es sind halt Namen, die wir als Europäer nicht so gewohnt sind. Wir kennen halt einfach die Aussprache teilweise, glaube ich, auch nicht, oder ich zumindest nicht. Und deswegen seht es uns nach, hoffentlich, wenn wir diese Namen leider etwas butchern und es nicht ganz hinbekommen, die auszusprechen. Und wir werden dann relativ schnell wahrscheinlich eher von den Character Traits sprechen. Also, dass die Hauptfigur ist halt die Hauptfigur. Vielleicht kriegen wir es dann noch am ehesten hin, das ist halt Gi Han. Die Figuren haben auch alle Spielernummern. Wir können natürlich auch über die Spielernummern reden. Und ansonsten hat jeder Charakter, das wird relativ schnell klar, eine sehr eindeutige Charakteristik in diesem sozialen Gefüge, in diesen Spielen. Und so kann man sie, glaube ich, sich ganz gut merken, wenn wir sie einfach dabei benennen, bei ihrer Charakteristik. Ja, ich glaube, im Grunde das von meiner Seite zu dem Inhalt. Und dementsprechend natürlich die allererste Frage an dich, Andi. Was hast du grundsätzlich gehalten von Squid Game? Ja, also auf jeden Fall, erstmal, du hattest ja selber schon gesagt, ich habe es doch recht früh gesehen, auch bevor der Hype so ausgebrochen ist, weil, gut, das muss ich natürlich sagen, das wurde mir bei Netflix schon reingespült, wahrscheinlich, weil es schon so oft gesehen wurde. Da war ich aber noch nicht sicher, ob das so gut ist, wie ich es finde. Und deswegen hatte ich dich auch sehr vorsichtig gefragt, ob du es denn schon gesehen hast, weil ich war noch nicht ganz durch. zu dem Zeitpunkt. Aber war mir da schon sicher, dass ich dir sonst auf jeden Fall empfehlen wollen würde. Allein, weil ich schon wieder so viel habe, worüber ich da sprechen möchte, was ich interessant fand. Das freut mich auch sehr. Ich finde es auch immer sehr spannend, mich mit Leuten auszutauschen. Das, glaube ich, ist logisch dadurch, dass ich seit Jahren diesen Podcast mache. Und finde es auch immer interessant, andere Gesichtspunkte zu sowas zu bekommen. Wir beide sind ja generell, kann man sagen, nicht Leute, die ein Problem mit Kino oder Medien aus anderen Kulturen haben. Das klingt jetzt erstmal so abstrakt, aber wir gucken beide zum Beispiel auch gerne Anime. Und auch da sind zum Beispiel die Erzählformen auch anders. Die Art, wie Figuren dargestellt werden, sind ja in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich, logischerweise. Und für manche ist es ja erstmal, oder man denkt, für manche wäre es abschreckend. Das ist ja eh schon mal so die Überraschung, wie erfolgreich diese Serie ist, wenn man bedenkt, dass es eben kein einziger Schauspieler ist, irgendwem hier hierzulande wahrscheinlich bekannt. Es sind teilweise bekanntere südkoreanische Darsteller. Aber Das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die international schon krass erfolgreich waren. Es gibt international bekannte südkoreanische Schauspieler, vereinzelt, aber die meisten sind schon eher in ihrem Land, in ihrer Domäne da bekannt oder vielleicht in den umliegenden Ländern noch. Bei uns eher nicht. Und man würde ja erstmal annehmen, vielleicht ist es dann nicht eine Serie, die alle catcht, wenn man niemanden kennt, der mitspielt. Das Ganze auch in Südkorea spielt, also auch in der Kultur ganz klar verhaftet ist. Und dass das eben vielleicht gar nicht so viele Leute abholt. Also zumindest ist das ja immer die Argumentation von Hollywood und Hollywood-Studios, dass alles muss familiar sein, das muss bekannt sein, wir müssen uns identifizieren können, wir müssen wissen, wer das ist. Und eben, Identifikation hängt aber eben eindeutig nicht mit der Ethnie zusammen und auch nicht, das ist auch nicht schwierig, sich in diese Story trotzdem reinzudenken. Sie ist sowieso komplett absurd, insofern, dass es halt natürlich irgendwie Science-Fiction ist oder halt absurd auf jeden Fall, wie das Ganze abläuft. Aber die Leute haben halt Bock auf sowas und das den Leuten letzten Endes, ich finde das halt schön, dass das die Serie beweist, der Erfolg der Serie, dass das wohl keine Rolle spielen muss. Und ja, ich meine, das war letztes Jahr, ich glaube, reden wir von letztes Jahr oder vorletztes Jahr, war das mit Parasite auch bei den Oscars schon klar, auch Film, genau. Ein Film aus Südkorea, der bester Film gewonnen hat. Also vielleicht erleben wir auch gerade so diese große Renaissance oder keine Ahnung, wie man das benennen soll, dass endlich Sachen aus Südkorea oder auch aus anderen Kulturen hier populär werden. Ich bin seit Jahren auch ein großer Fan des südkoreanischen Kinos. Also da gibt es einfach sehr interessante Filmemacher und die Storys sind einfach, die Art, wie die auch Filme machen, finde ich, sind oft sehr, ja, einfach anders. So, es ist einfach sehr energetisch und oft auch deutlich mutiger, was da für Storys erzählt werden. Also keine Alltagsgeschichten, sondern wirklich abgedrehte Sachen und aber halt das dann stimmt. Auch volle Kanne sich reingehängt und das nicht so halbherzig da irgendwie reingezogen. Und ja, ich finde auch, ja. Also sie ziehen es durch, gell? Also das ist auch mein Eindruck. Also es ist ja sehr viel Gesellschaftskritik drin und also ein paar Sachen, auf die man sich jetzt so thematisch vielleicht festlegen könnte. Und das, wenn man das einmal mit dem amerikanischen Kino, sage ich jetzt, vergleicht, dann also fällt einfach auf, dass sie das teilweise einfach wirklich anders umsetzen. Also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es ein koreanischer Film ist, hätte ich wahrscheinlich auch erstmal gedacht, dass es irgendwie so ein Splatter oder irgendwie sowas wie Saw. Und ich finde dadurch, also wie es gemacht ist, fühlt sich das aber irgendwie nicht billig an, sondern halt wirklich also sehr wertig, obwohl es ja sehr irgendwie, was heißt wertig, obwohl es brutal ist, du weißt vielleicht, was ich meine. Also so, man kennt diese Trope, es gibt ein Spiel, wo viele mitmachen und es geht um Leben und Tod irgendwie. Genau, das ist ja, das ist eigentlich nicht neu in der Hinsicht. So. Also mir sind auch sofort während des Guckens, ist mir zum Beispiel auch die Anime-Serie Gans eingefallen. Ich fand sehr viele Parallelen zu Gans, auf die ich später auch noch eingehen kann. Aber eben generell, wie du sagst, dieses Leute spielen um ihr Leben und sterben da dabei dann letzten Endes. Wenn man jetzt wirklich selbst unter einem Stein gelebt hat, ich glaube, Hunger Games hat jeder mitbekommen, wenn man jetzt nur schon mal das Offensichtlichste nennt, wo Leute das tun. Aber eben, wie du sagst, was eben es nicht billig macht, ist, dass natürlich ganz klar eine Message mitschwingt und dass es nicht einfach nur um reine Unterhaltung geht im Sinne von wie ein Splatter, hey, wie abgefahren sind die Tode der Leute und wie brutal ist das, sondern die Gesellschaftskritik, die in dieser Serie für mich zumindest eindeutig drin ist und ich glaube, das ist auch relativ, also es gibt Leute, die es nicht sehen scheinbar, ich weiß nicht, wieso man das nicht sehen kann, aber es ist so, also das klingt jetzt erstmal wie eine harte Kritik, es ist so mit dem Holzhammer, weil es so eindeutig ist, also man denkt, und das Schöne ist, dass sie der Serie das auch auf ein paar unterschiedliche Ebenen versucht. Also das Offensichtlichste wäre ja diese Spieler. Es wird auch, wir kriegen eine ganze Folge, was ich übrigens mit das Stärkste finde in der Serie. Ich finde sie ganz am Anfang auch am allerstärksten, die ganze Serie, weil die zweite Folge zum Beispiel ja komplett zu den Backstories ist. Und ich glaube in Folge 2, also generell der Twist, dass sie aus dem Spiel nochmal rauskommen, ganz am Anfang. Sie spielen das erste Spiel, sind alle völlig verstört und dann können sie tatsächlich abstimmen und die Mehrheit ganz knapp stimmt dafür, wir brechen das Spiel ab. und alle werden freigelassen. Und da dachte ich mir erstmal, okay, cool, jetzt habt ihr mich, weil jetzt macht ihr nicht das, was all die anderen machen, die anderen Serien, die halt genau diese Art von Geschichte erzählen, aber alle werden dazu gezwungen und ihr müsst und ihr habt keine Wahl, sondern diese scheinbare Freiheit in ihrer Entscheidung. Und dann erleben wir aber in Folge 2 nochmal deutlicher, dass alle Figuren dort eigentlich, ja, streng genommen, es klingt natürlich übertrieben, keine Wahl wirklich haben. Die sind alle am Rande schon ihrer Existenz, auch im echten Leben. So, für unsere Hauptfigur habe ich es am Eingang erwähnt, Gi-Han ist so, seine Schuldner drohen ihm schon an, dass sie ihm Organe rausschneiden und so. Also bei dem ist es so, okay, dann kann er es auch versuchen, blöd gesagt. Das stimmt eh sonst. Genau. Und scheinbar sind einige der anderen Figuren haben zumindest auch sehr starke Motivationen, um ja an Geld zu kommen. Sagen muss, er ist auch ein Spieler. Also das wird ja auch in der ersten Folge schon gestatet. Er ist bei Pferderennen oder so. Er ist auf jeden Fall jemanden, der denkt, es könnte doch noch klappen und der gern mit hohen Einsätzen spielt. Absolut. Und das passt halt auch perfekt in diese Gesellschaftskritik. Also es ist eindeutig eine Kapitalismuskritik in dieser Serie, aber eben schön verwoben mit diesem ganzen Ansatz eben, wie unsere Hauptfigur schon, der halt denkt, ja, aber ich krieg noch den richtigen Shot. Also ich krieg noch meine Chance. Und das ist ja der Inbegriff von der Spielernatur. Hm. Und das finde ich auch schön, dieses Parallelisieren aus Glücksspiel und Kapitalismus, weil es ist halt nicht fair in dem Sinne. Also Glücksspiel ist noch fair, weil man sagt, jeder hat die gleiche Chance, es hinzukriegen. Weil eben bei dem Pferderennen, keine Ahnung, wenn du die Pferde nicht kennst und keine Ahnung hast, so, dann ist es egal, kannst auf irgendwen wetten und der neben dir keine Ahnung hat, der hat auch die gleiche Chance wie du. Aber Kapitalismus funktioniert halt eigentlich nicht so und die Serie macht das ja auch immer wieder klar. Auf der offensichtlichsten Ebene wahrscheinlich in diesem Spiel sind diese ganzen Leute und man merkt, okay, die sind alle schon mal in der echten Gesellschaft irgendwie gescheitert. Sie haben alle Schulden oder ihr Leben ist an eine Wand gefahren, aus der sie sich nicht ohne Geld befreien können. Nehmen wir nur als Beispiel jetzt wird es mit den Namen echt schlimm. Ich versuche jetzt erstmal den Rollennamen. Carse Sepion, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Die junge Frau, die eben auch dann sich mit. Ja. Genau, die sich ja mit ihm verbündet, auch mit Gi-Han so ein bisschen und in seinem Team da mit dabei ist. Bei der erleben wir eben in der zweiten Folge, dass sie einen jüngeren Bruder hat, der in einem Kinderheim ist und sie kann ihn da eigentlich nicht rausholen, weil sie keine finanziellen Mittel hat. Die Eltern sind eben beide, glaube ich, verstorben oder nee, sind auf der Flucht. Die sind beide auf der Flucht irgendwo gefasst worden, glaube ich, in Hongkong oder so. Genau. Also ihr Leben ist auch komplett einfach am Arsch so und sie ist halt einfach die Einzige, die übrig bleibt und will eigentlich sich um diesen Jungen kümmern. Und das Tolle ist eben, dass diese Serie sich in dieser zweiten Folge komplett dafür Zeit nimmt. Und das wird so oft in gerade solchen Geschichten so ein bisschen vorgespult, weil man so sagt, ja, mein Gott, die Leute wollen halt sehen, wie die Spiele sind und wie brutal das wird. Und da kommt der Nervenkitzel her. Und was eben so oft vergessen wird, ist, dass der Nervenkitzel erst ein bisschen dadurch entsteht, dass ich was zu den Figuren weiß und die Figuren irgendwie mir am Herzen liegen. Ist vielleicht nicht mal bei allen gegeben, aber ich kenne sie jetzt und verstehe ihre Motivation. Also selbst eine negative Figur wie dieser Gangster-Typ, der Xu, der eindeutig ein Arschloch ist. Aber selbst da kriegen wir eine Backstory und wir sehen, okay, mir ist völlig klar, was den jetzt motivieren wird und warum der so spielen wird, wie er spielen wird. Weil bei dem ist es auch klar, dass er halt drauf geht, wenn er das nicht hinkriegt. Und der kennt die alle anderen nicht und der denkt sich, gut, mein eigener Vorteil, also ich muss halt hier durchkommen und versteht vielleicht auch relativ schnell, dass es nicht darum geht, dass alle da überleben werden, sondern halt wahrscheinlich nur einer oder so das Ziel sein sollte. Und da ist der halt auch relativ opportunistisch. Und es gibt ja auch andere opportunistische Figuren, wie diese eine Frau, die auch komplett irre ist. Die ist so komisch. Ja, und die hängt sich halt auch einfach an die Leute dran, wo sie glaubt, die bringen mich weiter. Da überlebe ich länger. Und das immer wieder schwingt mit all diesen Situationen und mit diesen Charakteren immer wieder mit, wie Menschen halt im echten Leben, glaube ich, auch denken. Und sich denken, ja, ich muss ja einfach nur die richtige Connection muss ich haben und ich muss an den richtigen geraten und ich muss halt auch Ellbogen zeigen, ich muss mich halt auch durchsetzen. Und das ist natürlich überspitzt, weil es hier ein Spiel um Leben und Tod ist. Aber die Metapher funktioniert halt für mich. Also es ist halt sehr eindeutig. Kapitalismus ist unfair und macht uns auch unmenschlich an manchen Stellen. Und nicht jeder wird für sich einzeln vielleicht eine Situation benennen können und sich sagen können, ja, hier habe ich auch mal irgendwie mich dem Kapitalismus oder auch dem Konsum irgendwo im weitesten Sinne unterworfen. Aber letzten Endes, glaube ich, gibt es für jeden solche Situationen. Also für mich ganz klar. Wo man halt einfach sagen muss, klar, ich muss es jetzt einfach versuchen und ich muss mich da jetzt irgendwie durchsetzen und muss schauen, ob ich Glück habe. Aber ja, es ist für klar, es ist halt nicht fair in dem Sinne. Nicht jeder hat die gleichen Chancen. Das stimmt, aber für mich war der springende Punkt eigentlich vielmehr der Moment, wo für alle dann plötzlich klar wurde, es geht nicht nur darum, dieses Spiel an sich zu gewinnen, sondern es geht darum, sich gegen die anderen durchzusetzen. Beziehungsweise da, als sie gemerkt haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand getötet wurde, das ist jetzt doch schon wieder ein bisschen her, aber als sie dann gemerkt haben, ah, okay, die Person ist tot, jetzt kommt mehr Geld oben rein und dann plötzlich eben diese erste Nacht, wo alle denken, okay, jetzt wird hier Krieg ausbrechen, alle killen sich gegenseitig, da dachte ich mir auch so, boah, stimmt, das war eigentlich so offensichtlich, aber irgendwie hat man es auch in diesem Moment dann erst so wirklich wahrgenommen, weil es halt einfach auch doch nicht schwarz und weiß ist, sondern für jeden einfach dann noch eine andere Grenze liegt, was er für Geld machen würde. Und so, ja, vor allem, weil, ja, das erste Spiel war ja okay, es war irgendwie für alle gleich, für alle fair, kann man nochmal machen. Das denken sich vielleicht mehr Leute als dann am Ende, oh, ich bringe jetzt in der Nacht jemand um, damit mein Preisgeld hier noch höher wird. Genau, ich glaube, was du meinst, ist, dieser Gangster bringt ja dann jemanden um in der Mitte des Raums, einfach weil er halt sich die Ration, er nimmt sich aber eine zweite Ration der Gangster und der Typ beschwert sich halt und sagt, hey, es ist ja echt unfair, dass das einfach egoistisch ist. Und dann bringt er ihn einfach um. Und das ist ja auch wieder dieses Perfide und wo ich immer wieder, also wo diese Serie immer und immer wieder die Kapitalismuskritik an verschiedensten Stellen einbaut, ist ja, die Regeln sind angeblich ganz simpel. Ich glaube, es werden drei Regeln vorgelesen am Anfang. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie alle lauten, aber es ist ganz simpel, Leute. So, das, daran müsst ihr euch halten und dann schafft ihr es. Und dann ist ganz schnell klar, okay, aber das impliziert halt auch das Fehlen von ganz vielen Regeln. Eben wie, ihr könnt euch auch gegenseitig umbringen. Wir sagen nichts dagegen, wir greifen auch nicht ein. Eben, der Gangster bekommt keine Strafe dafür, dass er den anderen Mitspieler einfach so außerhalb der Spiele umbringt. Mhm. Und dann ist klar, ja, okay, eben, so kommt man weiter, so kommt man voran. Und eben, wie du sagst, dann dreht sich das Ganze halt auch ganz schnell, dass es eben nicht mehr nur um die Spiele geht, sondern die Leute wirklich aus der Natur heraus schon gegeneinander arbeiten. Ob sie dazu gezwungen werden oder nicht, ist schon gar nicht mehr gegeben. So, sie brauchen gar nicht den Ansatz, hey, ich habe jetzt hier 10 Minuten in irgendeinem komischen Spiel und wenn ich es dann nicht geschafft habe, sterbe ich. Nö, ich kann auch nachts, wenn ich eigentlich mich ausruhen kann, kann ich ja auch nochmal 10 Leute loswerden oder so. Ja, es ist sehr offensichtlich und es ist auch in vielen Ebenen immer wieder drin, gerade wenn wir jetzt in Spoiler-Richtung denken. Es gab eben ganz einzelne Leute, die meinten so, ja, aber letzten Endes ist es, also es gab so einzelne Twitter-Stimmen, die ich sehr witzig fand, wo dann Leute meinten, ja, es ist ja doch irgendwie fair, oder? Weil also jeder darf ja einfach mitspielen. Punkt 1 natürlich, wenn man es erstmal aus der Sicht sieht ohne Spoiler, dieser alte Mann, der auch mitspielen muss, Spieler 001, denkt man sich von Anfang an, der ist am Arsch, so sorry, also wenn das halbwegs physisch anspruchsvolle Sachen sind, das erste Spiel geht noch, aber schon, glaube ich, zweites Spiel ist das Tauziehen dann, oder weiß nicht mehr, ob das war das zweite mit den Zuckerfiguren. Ah, das war das zweite dann, oder was? Ja, genau. Ja, genau. Tauziehen war danach, genau, und da war ja dann eh schon, also das fand ich auch interessant an diesen Spielen, beim ersten dachte ich noch, okay, das sind wirklich halt Spiele, da muss man sich halt perfekt an die Regeln halten und dann ist es easy, dann kannst du das gewinnen. Und direkt bei Spiel 2 war es dann so, nee, ihr habt alle verschiedene Figuren und denen ist es wirklich egal, ob alle mit dem Regenschirm sterben und die hatten nur Glück, dass dem was eingefallen ist. Und dann dachte ich auch wieder, okay, es gibt wohl bei jedem Spiel trotzdem einen Trick, um das zu gewinnen. Und das hat sich bei Tauziehen dann ja auch bestätigt, aber dann bei dem Spiel mit den Murmeln war es dann, da war ich sehr enttäuscht. Da dachte ich, das schaffen die schon irgendwie, dass er halt bei diesen Paaren, weil dann mussten ja mal 2 miteinander spielen, um 10 Murmeln, glaube ich. Yeah. Und da fand ich auch interessant, gerade die verschiedenen Charaktere, wie die sich damit befasst haben, was sie jetzt tun werden und mit welchen Ansätzen sie an dieses Spielen rangehen. Ja. Und das, also wirklich jedes Spiel hat mich wieder aufs Neue irgendwie ein bisschen aus der Fassung bringen können, tatsächlich. Ja, also eben, weil man ja eigentlich relativ schnell abstumpfen könnte, ja gut, Leben und Tod, die spielen halt hier, aber das, was die Serie halt gut macht, ist, dass sie immer wieder sich doch die Zeit nimmt für diese Figuren. Weil sonst ist es, das ist genau das, warum bei Hunger Games, so nett das alles sein mag, aber bei Hunger Games sind mir halt mindestens 80% der Teilnehmer egal, weil ich weiß nichts zu denen. Mhm. Ich weiß nur, die sind aus anderen Distrikten und vielleicht bekommen 2 von denen eine Backstory und alle anderen werden auch teilweise ganz schnell einfach abgeschnetzelt und dann war's das. Und dann geht es nur noch um unsere Hauptfigur und fertig. Und das ist eigentlich cool hier, dass man so eine wirklich große Palette aufmacht und wirklich sagt, wir haben hier locker 7 oder 8 Spieler, denen wir allen ein Stück weit gefolgt sind, von denen wir allen irgendwie wissen, was zumindest ihre Backstory im Groben ist. Und eben. Und sie sind aber nicht alle die Guten, sondern das ganze Spektrum auch moralisch ist dabei. Also nehmen wir nur schon den Kindheitskumpel von Gi-Han, den Cho San-Woo, der halt so am Anfang halt, ja, okay, netter Typ, hat auch irgendwie Pech gehabt scheinbar mit seiner ganzen Spekulation, wo auch wieder die Kapitalismuskritik ganz eindeutig ist, weil der hat es ja angeblich geschafft und ist jetzt trotzdem am Arsch. So, also genau. Und vor allem ist er eigentlich der Intelligente, der dadurch sympathisch wirkt irgendwie anfangs, finde ich. Ja, genau. Und dann auch hilft. Also komplett, gibt ja auch ein bisschen Tipps beim ersten Spiel und so. Und dann merkt man aber auch bei dem, irgendwann kommt halt der Punkt, wo er sagt, ja, ich muss aber schon gewinnen. So, und ich habe jetzt nicht die Wahl, dass ich hier jeden mitnehme. Und der hat halt, zumindest weil wir nicht seinen inneren Monolog oder sowas haben, der hat auch gar keine Skrupel mehr an der Stelle. So, der weiß halt, das muss halt jetzt sein. So, das ist halt notwendig. Und er kommt, also das passt halt auch wieder so super in die Kritik rein, er kommt ja aus einer Branche mit Aktien, Finanzen, wo das ja auch normaler ist, dass du über Leichen gehst. Und deswegen stellt sich auch vielleicht weniger die Frage für den Charakter, was muss ich jetzt hier tun, was ist nötig? Ja, nee, fertig. Also das, ich habe da keinen Struggle, so wie die Hauptfigur wie Gi-Han halt schon noch überlegt, okay, und wie er sich ja mit dem Alten relativ schnell sympathisiert, obwohl ihm klar sein musste, dass der Alte wahrscheinlich, also spätestens so beim dritten Spiel ist ja dann klar, okay, also den Alten dabei zu haben, ist nicht immer gut, so, das kann dich auch killen. Und ja, das fand ich einfach witzig, wie viele Ebenen es dafür gibt und man immer irgendwo einen Ansatzpunkt findet, wie du auch gesagt hast, beim zweiten Spiel, eben, es ist nicht fair, weil welche Form du kriegst bei diesem Zuckerausstechspiel, entscheidet schon, wie wahrscheinlich es noch ist, dass du weiterkommst. Aber viele haben das irgendwie immer noch als, ja, ist ja Zufall, so wie halt in der echten Welt auch. Ja, und wenn man aber jetzt in die Spoiler-Richtung denkt, ist es überhaupt nicht zufällig, weil manche Leute starten mit einem Bonus. Und so simpel es an der Stelle ist, der alte Mann, wo sich ja dann hinterher herausstellt, okay, der ist die ganze Zeit in on the game, so der weiß genau, was da läuft, das ist der große Initiator, das Mastermind, der hat halt Bock mitzuspielen, aber er hat halt von Anfang an Vorteile. So, er weiß natürlich, welche Spiele es sind. Je nachdem, wie sehr man jetzt in die Analyse dessen geht, was man sieht, gibt es auch schon Videos, die sagen, beim ersten Spiel schon, wenn er da langläuft, sieht man ja ab und zu auch dieses Interface von diesem Roboter, der halt die Leute da erkennen soll, wenn sie sich zu lange noch bewegen. Disqualifizieren soll. Genau. Und dann, wenn man sich das Interface dann anschaut, dann sieht der alte Mann noch anders aus als die anderen. Er ist irgendwie leicht anders markiert. Also vielleicht hätte er sich auch noch bewegen können und wird trotzdem nicht erschossen. Also wahrscheinlich sogar. Es wird nicht so offensichtlich erklärt hinterher, aber er wird bei allen Spielen halt irgendwo auch Vorteile gehabt haben, weil er es allein schon wusste, dass es die Spiele geben wird. Und das Spiel, spätestens dann, wo er weiß, jetzt kann ich nicht mehr gewinnen, rein physisch, da steigt er ja dann auch aus. Also entscheidet sich auch dafür, ich spiele nur so lange mit, ich spiele nur bis zu dem Murmeln und dieses mit den Glasplatten mache ich nicht mehr mit, weil da wäre er relativ sicher wahrscheinlich gescheitert, einfach durch seine physische Verfassung. So, er kann halt nicht durch die Gegend hüpfen und sowas. Und dass Leute das nicht sehen, so, das ist halt so offensichtlich, dass das jemand auch mit Vorteilen startet. Würdest du sagen, dass er beim Murmelspiel ausgestiegen ist, weil eigentlich wurde er ja eher ausgestiegen, oder? Weil die Hauptfigur hat ihn ja eigentlich schon gut reingelegt. Ja, aber er hat ja am Anfang, ja genau, aber das war ja scheinbar gespielt. Also so wie ich es in der Geschichte. Ja, das schon, aber ich hatte es so empfunden, also ich fand es sowieso super interessant bei der Szene, dass sowohl Protagonist als auch unser Antagonist, also der Kindheitskumpel, beide mit einem, ja ich sag mal, in Anführungsstrichen ja, einen schwächeren Charakter hatten als Partner. Und beide haben sie auf ihre Weise den anderen abgezogen. Und man hat halt gesehen, wie sie damit umgehen. Also der eine war dann plötzlich eben ganz kühl, wie du ja meintest. Wir haben nicht sein Innenleben irgendwie mitbekommen. Deswegen wirkt es vielleicht auch so. Aber bei der Hauptfigur hast du richtig seinen Kampf bemerkt, wie es ihm jetzt wirklich die Seele zerfrisst, dass er den jetzt anlügen muss. Und also eben wie mit einem senilen alten Mann spricht oder dement. Ach nee, aber du hast doch Firmkugeln, Murmeln gesetzt, die du mir jetzt geben musst. Und ich hatte das Gefühl, dass der alte Mann das halt so mit sich hat machen lassen, weil der ist ja eigentlich klar und der dachte sich so, okay, fair enough, wenn ich jetzt ein alter seniler Mann wäre, dann hätte er das schon gewonnen und für ihn war es ja sowieso nur so Spaß, also einer hätte ja gewinnen müssen, vielleicht wollte er ihn auch einfach drin lassen. Ja, mit Sicherheit, also ich glaube, er hätte sich natürlich entscheiden können, den sterben zu lassen oder nicht, weil er war ja am Gewinnen, aber vielleicht war auch klar, ich scheide jetzt hier aus oder dann hätten sie irgendwas in der Nacht machen müssen, in der nächsten Übernachtung. Hey, der wurde angeblich umgebracht, wir bringen die Leiche weg, weißt du, und irgendwie sowas halt, wie sie die Leichen dann immer in Särgen rausbringen. Aber er hätte halt in Geschenkboxen. er hätte ja das nächste Spiel safe nicht mitgespielt, weil er halt nicht mehr, weil sein Vorteil ihm nichts mehr gebracht hat. Also eben Seilziehen war ja schon grenzwertig, aber da hatte er halt ein ganzes Team an Leuten, denen er natürlich auch sofort die Winning Strategy erklärt hat, weil er sicher gehen musste, dass sein Team das noch schafft. Es gibt ja eine ganz eindeutige Szene, wo man sieht, dass er Kontrolle über das Spiel hat und dass ihm letzten Endes nichts passieren wird, ist ja in dieser einen Nacht, wo sie sich da gegenseitig abschlachten in dem Schlafsaal. Und dann klettert er ja irgendwo hoch und schreit dann, hey, hört auf, hört auf. Und dann sieht man halt den Frontman. Angst. Genau, und der Frontman sieht das auf den Kameras und sagt, okay, stopp, abbrechen. Und als Zuschauer in dem Moment checkt man es wahrscheinlich wirklich noch nicht. Ich habe es auch nicht gecheckt und dachte mir so, ja, okay, vielleicht haben die dann doch so eine Grenze. Die wollen ja auch nicht, dass da jetzt. Also ich habe einfach gedacht, ja, die wollen ja nicht, dass jetzt alle vor den sterben, bevor die Spiele weitergespielt werden. Ja, dachte ich auch. Genau. Und letzten Endes ist aber klar, der sagt halt, wann Stopp ist. So, der sagt halt, ich bin der Boss und wenn ich mir das jetzt zu viel wird, so ab dem Punkt sage ich jetzt Stopp und dann hören wir auch auf mit dem Abschlachten. Oh mein Gott. Und so, ja, und so denke ich mir. Mindblown. Und so denke ich mir, ist es halt die ganze Zeit theoretisch, dass der halt jederzeit sagen kann, so, also ich würde jetzt gern raus, weil eben hinterher kommt er raus, er steckt hinter allem, er ist der große Geldgeber oder auch der das ganze Spiel auf jeden Fall ausrichtet. Genau, er ist auf jeden Fall der die Spiele ausrichtet. Und ja, aber klar, was trotzdem mitschwingt mit, also trotz des Twists und trotz des Verrats durch den alten Mann, weil alle anderen sind ja auch nicht so alt, ist halt auch klar, wie mit dem alten Mann umgegangen wird von allen anderen. Ist klar, ja eben, auch Alte sind halt, oder Leute, die halt nicht mehr dieselben Fähigkeiten haben wie der Durchschnitt, sage ich mal, gehen halt verloren. Und so ist es halt bei einem kapitalistischen System auch so. Also wenn du nicht Leistung bringen kannst auf demselben Niveau wie jemand anderes, dann bringst du halt einfach gar nichts mehr. Dann wirst du einfach komplett fallen gelassen. Es wird nicht versucht, eine Rolle für dich zu finden, in der du helfen kannst, sondern dann bist du halt am Arsch. So. Und es ist ja schon, als sie dieses Team zusammenstellen fürs Tauziehen, sagt ja auch der Kindheitskumpel da, der Sang-Wu sagt ja auch schon, ja, wir haben jetzt schon einen alten Mann und eine Frau, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Männer. So. Also völlig, völlig abgeklärt und völlig klar, so dass wir wollen halt jetzt Leute haben, die was können und die physisch präsent sind, weil das meistens scheinbar wichtig ist in den Spielen. Und witzigerweise ist es ja gar nicht so. Wenn man sich die Spiele dann anschaut, ist ja abwechselnd immer ein physisches Spiel. Im weitesten Sinne, das erste Spiel ist ja noch nicht mal so physisch. Also gehen kann ja jeder von denen. Und das zweite ist eindeutig, hat das nichts mit physisch zu tun, mit Physik. Das vierte hat mit Murmeln hat auch wieder nichts damit zu tun. Also es ist sogar relativ abwechselnd, dass du auch mit deinem Köpfchen weiterkommst. Aber eben, im kapitalistischen Mindset, nee, du musst möglichst ideal in jeder Form sein und nur dann bringst du was fürs Team und dann bringst du nur auch der Gesellschaft was, wenn man jetzt mal diese 456 Spiele als Mini-Form einer Gesellschaft sieht. Also das, glaube ich, machen sie auch ganz bewusst auf, dass es Leute gibt innerhalb dieser Runde, die amoralischer sind als andere, ob es jetzt der Gangster ist oder auch die Opportunistin eben, die einfach sagt, okay, ich gehöre halt immer zu denen, durch die ich jetzt gewinnen könnte. Was teilweise für sie gut läuft. Also sie kommt recht weit. Ein Spiel darf sie dadurch, glaube ich, sogar überspringen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, weil sie keinen Partner findet zum Spielen bei den Murmeln. Ja, also ist auch nicht immer schlecht, aber am Ende kann es nur einer sein. Eben, aber all die Kategorien, die wir im echten Leben zumindest aus Geschichten kennen, sind halt hier auch drin. Ob es jetzt der Immigrant ist tatsächlich, also Ali, der ja auch im Team von Gihan spielt, der letzten Endes auch tatsächlich einfach abgezogen wird, weil sein Nichtwissen über eine Kultur wird ihm auch zum Nachteil und es wird ihm auch so ausgelegt. Ob es die Frauen sind, die halt eben von vielen der Spieler einfach schlecht behandelt werden, ob es die Opportunistin ist, die verstoßen wird von dem Gangster in seinem Team, oder die andere, die halt auch nur so geduldet wird oder heißt, ja, du kannst dich nicht noch eine Frau in unser Team reinschleppen bei dem Tauziehen, weil Frauen sind schlechter, die können weniger und sonst was. Also all diese Klischees und dieses unfaire Ding in unserer tatsächlichen Gesellschaft überträgt sich auf diese Mini-Gesellschaft mit, finde ich halt. Das ist halt irgendwie ganz witzig. Ja, total. Vor allem die Opportunistin, also anfangs, ich nenne es ja immer so, sie schläft sich halt hoch. Also in diesem Team, sie ganz bietet ihren Körper an und süßer und baggert den total an. Und ja gut, die haben sich auf jeden Fall verdient. Sind beide total eklig, zueinander auch. Aber ja, am Ende, also anfangs bringt ihr noch diesen Beitritt in das Team, aber sobald sie halt nicht mehr gebraucht wird, wird sie auch weggeworfen und auch ein trauriger Vergleich. Ja, genau, das fand ich halt, ich glaube, deswegen kann ich auf jeden Fall generell mal sagen, dass ich die Serie in der ersten Hälfte deutlich stärker als in der zweiten Hälfte finde, weil da all diese Themen drin sind und das eben teilweise natürlich auch offensichtlich ist, aber nicht immer, glaube ich, also wenn man sie sieht, es gibt ja ganz verschiedene Aspekte, wo das angesetzt wird, der eben auch ein relativ offensichtlicher ist, ja auch die Struktur dieser Spiele, also wir sehen, okay, die unterste Ebene in diesem Kapitalismus-System sind die Spieler. So, die haben keine Rechte, kein gar nichts, die sterben einfach zur Unterhaltung von anderen. Da darüber kommen diese rosa angezogenen Typen. Die sind schon höher gestellt. Die sterben nicht, die spielen nicht um ihr Leben hier. Aber, also, die müssen halt auch einfach dem folgen, was zu tun ist und merken auch, okay, ich würde gern mehr aus der Sache rausschlagen. Da kommt ja dann dieser ganze Subplot, dass einer der Spieler, ein Arzt, irgendwie Organe aus Spielern entnimmt, die zwar verloren haben, aber doch irgendwie noch knapp überleben und dann werden die irgendwie heimlich, werden dem Organe entnommen. Und da versucht also auch wieder eine Gruppe, ihr Wissen und das, was sie an Vorteilen hat, auch auszunutzen. Zu sagen, okay, wir sind ja eh schon höher gestellt, weil wir werden hier nicht sterben. aber wir müssen auch noch irgendwie, wir helfen auch noch einer Truppe, also das ist ja die zweite Truppe, die einen Vorteil hat, nicht nur der alte Mann, sondern auch der Gangster und seine Truppe bekommen ja die ersten Spiele über hinweg Hinweise, zumindest was gespielt wird. Also auch hier wieder, es ist nicht gleichgestellt. Es gibt Leute, die haben mehr Ressourcen im weitesten Sinne, um in den Spielen weiterzukommen. Und das wird ja dann unterbunden letzten Endes und dadurch wirkt das dann wieder so ein bisschen pseudo-fair, als der Frontman halt dann auch die Leute erschießt, den Arzt und auch die Helfer von der rosa Truppe, die da eben doppeltes Spiel spielen. Aber eben mit dem letzten Twist ist auch wieder klar, ja, die tun so edelmütig in dem Moment oder im Sinne von, jeder sollte die gleichen Chancen haben, aber ist ja eigentlich komplett geheuchelt an der Stelle. So, ihm ist ja klar, dass irgendwer in dem Spiel schon wieder mehr Chancen hat. Und das fand ich eben alles einfach cool, wie viele Ebenen da drin sind. Und je weniger Spieler es halt werden, desto mehr wird das halt reduziert, auch in seiner Komplexität. Was irgendwo natürlich auch klar ist, es gibt halt einfach weniger Figuren, aber dann gibt es halt Situationen eben, wo es halt irgendwann schon mehr um den Shock-Value geht, habe ich den Eindruck, ebenso vor allem nach dem Murmelspiel geht es halt eher darum, ja, jetzt wird es noch einfach heftig, so Leute fallen da irgendwie durch Glasscheiben durch und die Opportunisten bringen. Ja, das ist überhaupt nicht mehr balanced an der Stelle. Also. Genau, es geht überhaupt nicht mehr darum, irgendeine Chance zu haben. Es ist ja auch kein, das ist ja auch kein Kinderspiel mehr. Also das ist ja, ja einfach nur noch, jetzt verrecken halt einfach richtig viele. Die ersten, ja, und voll, der letzte also, vielleicht. Voll. Und deswegen, klar, also da werfen sie das, glaube ich, alles aus, ein bisschen über Bord, weil sie halt auch jetzt eigentlich nur noch die. Also da habe ich halt schon sehr das Eindeutige das für mich erkannt oder dachte, das zu erkennen, okay, jetzt sind einfach zu viele Figuren übrig aus der Logik der ersten Spiele. Aber wir brauchen halt am Ende nur noch 3 oder 4 oder 5. So. Also die paar, die halt sehr essentiell für das Finale sind. Wie reduzieren wir jetzt radikal die Spielermenge? Okay, wir nehmen einfach ein Spiel, was überhaupt. Das hat kein Balance-Ding und es ist sehr easy zu rechtfertigen, wieso da viele Leute sterben. Hm. Und klar gibt es dann trotzdem noch interessante Charakter-Momente da drin. Also eben auch die Opportunistin, die sich dann sagt, okay, aber mir ist die Rache wichtiger als alles. Ich bringe diesen Gangster um, der mich verarscht hat. Ist schon irgendwie ein crazy Moment. Das war ein cooler Moment. Ja, es hat schon was. aber eben, vielleicht ist da auch gar, also da habe ich dann überlegt, steckt da jetzt auch noch was drin? Könnte man noch was rauslesen aus diesem Akt, den sie da begeht? Oder ist es halt einfach so, ja, ist halt jetzt einfach spektakulär und passt auch zur Figur, dass sie ein bisschen irre ist. Genau, sie macht ihr Versprechen halt noch wahr, dass sie ihn umbringt, wenn er ihr wehtut oder sie verarscht. Das hat sie ja gesagt am Anfang. Ja, ja, und ich glaube, was für mich, dass in der zweiten Hälfte halt alles so ein bisschen, ja, zu simpel gemacht hat, leider, was ich ein bisschen schade fand, war tatsächlich die Sache mit dem Cop, den wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben. Ja. Ich glaube, der fällt auch aus den meisten Reviews im Grunde raus. Ich habe vor ein paar Tagen noch den Honest Trailer gesehen zu Squid Game. Und das ist auch so, der ganze Trailer läuft ab und sie erzählen die ganze Story und dann so im Nachgedanken, ach ja, übrigens, da war noch eine Story mit dem Cop und genau so ist es auch. Das habe ich nicht verstanden und ich weiß nicht, also das ist ja schon, das gibt es ja auch als Storybeat oder als erzählerische Idee, dass man den Zuschauer mal auf eine falsche Fährte lockt. So den Red Herring, sagt man im Englischen. Also man hält dem Spieler, dem Zuschauer irgendwas vor und sagt, hey, guck mal hier, shiny object, ist voll wichtig. Und dann, ja, unterwandert man die Erwartung des Zuschauers und sagt, nee, sorry, ist überhaupt nicht wichtig. Wir haben dich jetzt einfach nur ein bisschen veräppelt. Und das kann manchmal richtig gut sein, meiner Meinung nach. Also da habe ich mit Lukas, der auch schon hier zu Gast war, intensive Diskussionen bei Star Wars gehabt, weil es auch da solche Momente gibt, wo man halt die Erwartungen der Zuschauer unterwandert. Aber es hat einen Sinn für mich oft. Oder manch, also wenn es ein guter Subplot ist, der einen eigentlich auf die falsche Fährte locken soll, dann sagt einem das am Ende auch was, wenn das ja implodiert und zu nichts führt. Also dann lernt man irgendwas als Zuschauer daraus oder versteht irgendwas daraus. Und hier hatte ich den Eindruck, ehrlich gesagt, nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, als der Cop dann alles aufdeckt, über Folgen lang, also wirklich auch teilweise mir einfach zu lang. Es war teilweise auch für mich zu viel Zeit, wurde auf den Kopf verwendet und seine Substory, weil er sollte irgendwie noch mehr Hintergrundmaterialien, liefert die Figur natürlich zu dem Ganzen hier, hey, okay, was, seit wann finden die Spiele statt und sonst was. Ich für mich habe das gar nicht gebraucht. So, ich brauchte für mich nicht die Hintergrunderklärung, weil ich mir dachte, das ist so schon so crazy, dass das überhaupt funktioniert. Das muss ich jetzt einfach hinnehmen oder nicht. Die Erklärungen machen es wahrscheinlich auch gar nicht besser greifbar. Also ist ja auch gar nicht so. Man versucht ja nicht zu erklären, wieso das nicht auffällt. In Südkorea werden in regelmäßigen Abständen rund 450 Leute an einem Tag verschwinden und nicht mehr auftauchen. Das wird ja nie erklärt. Das ist gescheiterte halt so. Figuren sind. Das ist genau. Impliziert sozusagen. Genau, dass die Gesellschaft sich nicht dafür interessiert und dann sind die weg. Und dann würde das, für mich reicht das als Erklärung. Ich muss dann nicht komplett realistisch das durchdenken. Ja, aber keine Ahnung, wenn der Junge im Waisenhaus nicht mehr von seiner Schwester besucht wird, ja, der ist ein Junge im Waisenhaus. So, das, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jemand super investigativ mit beschäftigt, ist gering. Vor allem mit, eben, ja, du sagst, mit Leuten, die am Rande der Existenz schon leben und halt nicht mehr als wichtig erachtet werden. Deswegen fand ich es so komisch, dass wir da durch den Kopf so viel Backstory kriegen. Also ich fand auch manche Sachen daran sehr witzig. Ich weiß nicht, ob es absichtlich witzig ist, aber allein schon, dass es physische Akten gibt und er einfach so einen Aktenraum voll Leuten, voll Ordnern findet. Und er dachte, ja, also historisch gesehen sind böse Menschen dafür bekannt, dass sie ihre Gräueltaten protokollieren, leider. Aber so in dem Fall habe ich einfach überhaupt nicht verstehen, für wen soll denn das noch eine Relevanz haben, dass da irgendwelche, dass man, ach guck mal, wer war denn 93 der Sieger? So, ja, keine Ahnung. Generell, ja, alles ist ja, zumal die Leute denen ja allen egal sind, eigentlich auch. Das ist ja eben nur ein Spiel für die dafür Geld zahlen. Also das, verstehe also, ich deine Kritik an der Stelle auf jeden Fall. Ja, vor allem ist es ja, eindeutig eine Organisation, sag ich mal, ein Unterfangen, das sehr moderne Mittel teilweise nutzen muss. Also unter anderem eine Arena, die einen Fake-Wald hat oder so. Man sieht das ja einmal von außen, diese Arena, als sie spielen, wie die dann zufährt. Und dann, das ist halt einfach irgendwo in Südkorea. Und von oben würdest du dann einen Fake-Wald sehen. Also sie haben technologisch schon was drauf. Warum sind die nicht digitalisiert? So, das fand ich einfach witzig. Da war ich so, okay, wieso ist denn hier doch alles wie in so einem deutschen Amt irgendwie? Ist ja alles noch mit Fax und so wahrscheinlich. Fand ich einfach nur witzig, aber vielleicht eben, sind die digitalisiert. Ja. Nee, deswegen dachte ich die ganze Zeit, aber mit dem Kopf, irgendwo führt das schon noch hin. Und dann machen sie ja sogar die Story auf, hey, der Frontman ist der Bruder von ihm. Und ja, hat auch ein Spiel gewonnen. Und dann erschießt er den Kopf einfach. Und ich dachte mir, aber irgendwas kommt noch mit dem Kopf. Vielleicht finden die sein Handy noch. Oder, weißt du, so ein kleiner, vielleicht nur ganz am Ende der Serie, noch so ein kleiner Wink, hey, vielleicht fliegt das Ganze auf. Und soweit ich mich jetzt erinnere, kommt halt gar nichts mehr. So, der wird dann erschossen. Und okay, man kann damit schön die Erwartung des Zuschauers unterwandern. Eben dieses, hey, Gerechtigkeit siegt hier auf keinen Fall. Hier gibt es einen anständigen Mann, der sagt, okay, ich versuche das aufzudecken. Ich versuche, ja, Gerechtigkeit hier zu etablieren und zu bringen. Und nee, er wird abgestraft. Wäre für mich völlig in Ordnung als Aussage. Aber dann weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen viel dann ist. Viel Zeit, den man auf den verwendet. Und auch noch versucht, diese Verbindung zu schaffen. Der Bruder ist der Frontman. Das hätte man sich ja dann auch sparen können. Also wofür sind all diese Sachen da? Nur am Ende den Punkt zu machen, ja, gerecht wird's hier nicht. Das hast du ja eigentlich in der zweiten Folge schon, wenn du sagst, hey, ihr habt das Spiel abgebrochen und ihr entscheidet euch doch wieder mitzuspielen. Da ist ja eigentlich schon klar, ja, gerecht ist diese Gesellschaft eh nicht, weil diese Leute an einem solchen Punkt getrieben wurden, dass sie lieber um ihr Leben spielen, als zu versuchen, noch in der normalen Gesellschaft weiter leben zu können. Das ist kein lebenswertes Leben scheinbar mehr für die. Und deswegen war das so ein bisschen gedoppelt für mich mit dem Kopf. Das hat für mich nur Sachen wiederholt und verdeutlicht, die ja schon da waren und die Serie vorher schon thematisch abgehandelt hatte. Das stimmt schon, aber ich habe trotzdem so ein paar Punkte, wo ich denke, dafür hat es den Polizisten einfach gebraucht. Also einmal, also ich gebe zu, es führt im Endeffekt nirgendwo hin, aber es hat schon einen sehr hohen Spannungsfaktor auch für mich ausgemacht, dass er da halt geheim unterwegs war und sich da so reingeschlichen hat. Und man die ganze Zeit halt dachte, wer ist sein Bruder von den Spielern? Weil ich war die ganze Zeit überzeugt, das muss der oder der sein. Und dann hat man natürlich auch drauf geachtet und hat gehofft, dass er nicht schon tot ist, weil man dachte ja auch, also ich glaube, es war ja dann am Ende auch der genau, er dachte, es wären die Leichen, wo die Organe rausgenommen wurden oder so. Und man hat schon ein bisschen mitgelitten mit ihm, finde ich. Und dann war es halt so der Plot-Twist, dass eigentlich sein Bruder, also der Bruder vom Polizist, ja eigentlich ein guter Mensch und du hast die ganze Zeit gehofft, dass er noch am Leben ist, ist eigentlich der Strippenzieher so ein bisschen im Hintergrund. Also für mich war das schon, also ja, es hat sich einfach so scheiße angefühlt, wie es wahrscheinlich für den Polizisten in dem Moment auch war. Und dann wird er halt auch noch getötet und das zeigt mir dann auch wiederum, in was für einer Hierarchie die ganzen Leute, die da arbeiten, stecken. Also, dass er seinen eigenen Bruder umbringt, nur weil noch ein paar reiche, mächtige, ich glaube, 5 Männer über ihm sind, ja. Und eiskalt zieht das durch. Und dann haben wir die Leute mit den roten Anzügen oder pinken Anzügen, die Kreise, Dreiecke und Quadrate. Und auch dafür war das, finde ich, super. Also, dass man da den Einblick auch in diese Subgesellschaft, Subkultur irgendwie hatte, weil man dachte, okay, ja, das sind halt die haben auch irgendwie was zu sagen, ja, die sind bewaffnet, die mit den Dreiecken waren, glaube ich, die Bewaffneten, die Vierken waren die Aufseher und dass die auch untereinander wieder eine Struktur haben, das hätten wir, glaube ich, sonst gar nicht so wahrgenommen, wenn wir da nicht aus seiner Perspektive das gesehen hätten und dann wir in den Räumlichkeiten dieser Aufseher wohnt und man darf nie ohne Maske rumlaufen. Mhm. Und auch da ist es, ich meine, da haben die nicht mal Nummern, sondern nur noch Zeichen. Und es, also da, mhm, wird irgendwie noch anonymer, meiner Meinung nach. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil die ja eigentlich auch nur irgendwie Unterstellte sind und direkt getötet werden können, wenn sie irgendwas falsch machen. Absolut, das ist, steckt auch drin. Also es ist nicht so, dass die Sachen, die der Cop zeigt, alle sinnlos wären oder zu nicht, also nicht zu gebrauchen wären. Hm. Es war nur manchmal eben, dachte ich mir, hätte man vielleicht, also dadurch, dass du ja eh schon den Plot hast, dass diese, dass manche dieser rosa Handlanger eben dieses doppelte Spiel mit dem Organhandel spielen, ja, dadurch erleben wir ja eh deren Hackordnung schon ein bisschen. Und da hättest du das ja vielleicht auch gut einpflegen können. Da sind ja, ja locker stimmt, 3, 4 von denen. Hättest ja sagen können, einer von denen ist halt ein Kreis oder 2 sind Kreise, einer ist ein Dreieck und einer ist ein Viereck und dann merkst du schon so, ah, okay, wer hier wem was zu sagen hat oder so. Hm. Also da dachte ich nur einfach, man hätte es vielleicht smoother machen können, ohne so viel Zeit zumindest auf den Kopf zu verwenden. Also der Kopf ist halt wirklich ein sehr großer Bestandteil. Ich hätte es, glaube ich, sogar logischer gefunden, wenn er viel schneller aufliegt. Vielleicht hätte ich mir dann eher gedacht, ja, macht, aha, Sinn. Ja, so der, das ist einfach ein zu krasses Unternehmen hier auch, eine zu krasse Aktion, die hier durchgeführt wird. Dafür, finde ich, kommt er eh relativ oft mit seiner Nummer durch. So, also er wird zwar überwacht, aber irgendwie haben die scheinbar keine, wissen die scheinbar nicht, wie ihre Mitarbeiter aussehen, weil das müssten ja die Obersten dort schon wissen. Die müssen die ja irgendwann angeheuert haben. Aber scheinbar ist das nicht so wichtig. Also es, glaube ich, geht schon auf der Fähre los, wie er überhaupt schafft, sich reinzumogeln. War schon so, ah, ich drücke jetzt ein Auge zu. Es ist ja, ich will ja schon auch sehen, wohin es führt. Das stimmt. Es war nicht immer ganz logisch, aber es fand es auch nicht schlimm, weil ich mir eben von Anfang an dachte, natürlich ist hier nicht alles logisch, aber ich will ja wissen, worauf es hinausläuft. Also das auf jeden Fall. Und er wurde ja bestraft dafür, dass er durchgekommen ist soweit. Ja, ja. Nee, absolut. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, es ist halt auch interessant, dass der Einzige, der sich, also der wirklich das schafft, da dieses ganze Spiel zu infiltrieren, der sich darum kümmert, der jemanden vermisst, der jemanden sucht und denkt, der ist ja vielleicht unter den Spielenden, ist tatsächlich ein Angehöriger von keinem der Spieler. Sondern eben, also es war ja nur ein Zufall, dass es ja dann halt, dass er das dachte, aber eigentlich war das ja sein, der Aufseher. Und dann zeigt es halt einfach nochmal ganz eindeutig, ja, die Spieler, die werden wirklich von niemandem vermisst. Mhm. Also das ist wirklich völlig egal, was hier mit denen auf dieser Insel gemacht wird. Und das, finde ich, führt das auch nochmal ganz schön vor Augen. Ich glaube, ich habe da einfach was auch nicht ganz verstanden. Vielleicht hast du das noch in Erinnerung. Also vielleicht fehlt uns da einfach nur die Erinnerung und seht uns das nach, falls wir das jetzt falsch sehen. Also ich habe nicht ganz verstanden tatsächlich, wieso, also der Frontman, der dann der Bruder ist vom Cop, der ist ja in diesem ganzen Ding involviert. Und also der macht das vielleicht auch schon öfter, nehme ich an. Weiß nicht, ob er das erste Mal Frontman ist oder nicht. Vielleicht hat er sich vom Kreis hochgearbeitet. Genau, so, also eben, kann ja sein. Oder ich weiß nicht, ob sogar impliziert war, dass er mal ein vorheriger Gewinner war, irgendwann mal und oder sowas in der Art. In jedem Fall habe ich nicht verstanden, wieso der selber, also der hinterlässt Spuren. Das fand ich so weird, dass der Cop ja erst darauf kommt, weil der ja auch als vermisst gilt und dann findet er in dessen Wohnung auch noch diese Karte, Dreieck, Kreis oder so. Und ich dachte mir halt die ganze Zeit so, aber der will ja gar nicht, dass das auffliegt. So, wieso regle ich das nicht vorher? Ich kann einfach sagen, hey, ich bin jetzt dann übrigens eine Woche im Urlaub. Ja, just so you stimmt. know. Und das war, ich fand es einfach nur weird, so heavy. Also vielleicht ist mir auch was entgangen, kann ja sein. Das habe ich einfach nicht verstanden, wieso der Cop überhaupt nach seinem Bruder sucht. Weil er weiß, wo der wohnt. Es sieht auch nicht aus, als wenn der da 10 Jahre nicht mehr gewesen wäre oder irgendwas. Wieso gilt der plötzlich als vermisst, wenn er eindeutig jemand ist, der ja weiß, worauf er sich einlässt und der weiß, was jetzt kommt und hey, ich bin jetzt dafür mehrere Tage auf einer Insel irgendwo, so ich muss natürlich vorher alles klären, dass da nicht irgendeiner Verdacht schöpft und nach mir sucht oder so. Ja, vielleicht, wie gesagt, habe ich was verpasst, das weiß ich nicht. Das habe ich auch, ich habe auch am Anfang nicht geschnallt, das kam ja auch erst später raus, aber ich war mir nicht ganz sicher, ich dachte erst, der andere wäre der Polizist und sein Bruder sucht ihn quasi. Deswegen hat es für mich auch irgendwie nicht so Sinn ergeben, dass ein Polizist da ist. Aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, das wissen wir natürlich nicht, wie es in der Kultur da ist, aber dass also Privatsphäre da vielleicht auch einfach ein bisschen anders gehandhabt wird als bei uns. Und man einfach nicht davon ausgeht, dass der Bruder, wir wissen ja auch nicht, wie gut der Kontakt zwischen den beiden ist, da einfach in die Wohnung kommt und deine Sachen durchwühlt. Ja, ja. Nee, und wie gesagt, also ansonsten hat das ja auch bei ganz vielen Stellen für mich funktioniert. Es waren dann eher so einzelne Sachen, wo ich mir dachte, okay, muss das sein oder hätte man das irgendwie besser machen können. Was ich einfach loben muss, was sehr effektiv ist, was wir anfangs auch angesprochen haben oder jetzt auch immer wieder dadurch, wie wir die Figuren adressieren, ist wirklich die Charakterisierung. Wie gesagt, Folge 2 auch, wo wir zu jedem ein bisschen eine Background-Story kriegen. Und da hat es mich sehr eben an Gantz erinnert, eine Anime-Serie, die sehr, sehr brutal ist, der ich auch nicht dieselbe Komplexität wie Squid Game zuschreibe, muss ich ganz klar sagen. Man kann sich das gerne angucken, ist, glaube ich, auch auf Netflix. Ist sehr Klischee-Anime an vielen Stellen, also von Hentai-Ansätzen sind da drin und es ist alles sehr, sehr, sehr überbrutal. Es ist auch eine Gesellschaftskritik drin, insofern ist es schon auch parallel. Aber es ist noch mal weirder. Also ganz geht es darum, dass Leute tatsächlich sterben im echten Leben und dann als eine Art Wiedergeburt noch mal darum spielen dürfen, ob sie doch noch mal leben dürfen und müssen dann irgendwie Aliens umbringen. Und das ist komplett absurd. aber worin ich eine krasse Parallele ansonsten gesehen habe, also weil auch in ganzen teilweise ist Gesellschaftskritik drin, keine Ahnung, da gibt es Figuren, die irgendwelche Obdachlosen foltern und so Zeug, also so, das ist da schon auch drin. Aber eben, wie simpel die Figuren teilweise geschrieben sind, aber wie gut das eigentlich funktioniert. Also der Gangster kriegt nicht super viel Backstory. Der Gangster ist, okay, der hat seinen Boss übers Ohr gehauen, der soll jetzt hier gekillt werden. Und die Leute spielen auch hardcore ihr Klischee dann raus. So, also eben die crazy Opportunistin, also die guckt auch die ganze Zeit so, als wenn sie jeden Moment ein Messer zieht oder so. Und auch der Gangster guckt immer grimmig oder zieht immer ein fieses Grinsen, wenn er irgendwo einen Vorteil hat. Aber ich fand es in dem Fall einfach gut, weil das halt die Situation für mich super aufklärt. Es auch sehr leicht ist, dann sich 6, 7 Figuren zu merken, weil sie einfach sehr lebhaft und extrem gezeichnet waren, diese Figuren. Weil halt alles sehr, sehr eindeutig war und dadurch konnte man aber auch auf Subebene mehr auf kleine Sachen achten, finde ich, und andere Sachen wahrnehmen, weil einem die Konstellation der Figuren sehr klar war. Da war sehr eindeutig, wer gehört zu wem und wer spielt hier mit wem in einem Team. Umso härter hat sich natürlich dann der Verrat angefühlt an manchen Stellen, weil man eigentlich dachte, man kennt die Figuren und dann kommt das Murmelspiel und jeder sagt, okay, das Murmelspiel ist. Der Antagonist nimmt seine Brille ab und wird böse. exakt. Dass die Brille nicht noch so ein Blitz vorher bekommen hat, genau. Und das dann war noch das mit dem Zeigefinger so hochgeschoben. Exakt. Also das war so das Einzige, was noch gefehlt hat. Also es wirkt teilweise, vielleicht ist es auch, also ich habe dann überlegt, weil ich da einfach nicht genug Wissen habe, sage ich ehrlich, ob das an sich vielleicht im asiatischen Raum, im weitesten Sinne jetzt mal gesprochen, so ist, dass Figuren oft ein bisschen extremer gezeichnet werden, ein bisschen extremer charakterisiert werden. Mhm. Aber weil ich finde das oft auch gut. Also im Anime ist es sehr, sehr eindeutig, da sieht man es oft. Da habe ich dann immer überlegt, ja, vielleicht liegt es daran, dass es halt Zeichnungen sind, dass man versucht, umso deutlicher eine Figur rauszuarbeiten. Ja. Aber es ist auch im südkoreanischen Kino für mich so. Da sind Figuren oft etwas, vielleicht aus unserer europäischen Sicht, übertrieben, auch in ihrer Emotion. Die Schauspielart, genau. Genau, es ist einfach eine andere Art zu spielen. Und für mich funktioniert das aber einfach gut. Ich finde, es kann sowohl gruselig sein, es kann emotional sein, es kann lustig sein, eben weil sie halt alles ein bisschen mehr auf die 12 drehen. Und ich finde es auch toll, wenn in anderen Filmen sehr subtil und dezent gespielt wird. Aber ich mag das gerade in diesem südkoreanischen, dass es alles so ein bisschen, ja, dass das Klischee ist, nicht automatisch etwas schlecht machen müssen. Man kann auch mit Klischees spielen. Das finde ich auch, also es zieht sich komplett durch, was jetzt die Personen oder auch die Metaphern und so angeht. Ich finde, es ist immer alles sehr offensichtlich, aber es fühlt sich nicht plakativ an. Also es ist nicht so, wir stoßen dich jetzt mit der Nase drauf, sondern es wird halt einfach so locker getragen, finde ich. Und dadurch fühlt sich das alles sehr organisch an und trotzdem halt eben auch spannend und nicht irgendwie überzogen. Mhm. Ja, und das zieht sich für mich auch auf das hinter der Kamera. Das ist für mich, also das, ich habe jetzt eine Szene mir da, rausgeschrieben, die habe ich mir damals gleich beim Schauen rausgeschrieben, weil ich fand, sie bringt es super schön auf den Punkt. Auch in diesem südkoreanischen Kino oder jetzt auch in dem Fall Fernsehen oder Serien halt, es ist auch oft sehr energetisch geschnitten. Und ich glaube, das perfekte Beispiel, was ich dafür habe, und vielleicht erinnerst du dich noch dran, wenn ich es jetzt erkläre, es gibt diese eine Nacht, ich glaube, es ist diese erste Nacht, wo sie entscheiden, jetzt bringen wir richtig Leute um. Also der Gangster hat, glaube ich, tagsüber gerade den einzelnen Menschen getötet und merkt, okay, es gibt keine Strafe dafür. Und allen anderen ist es klar, was jetzt nachts passieren wird. So, genau, jetzt sobald das Licht aus ist. Genau, und dann wird so der Countdown wird irgendwie gemacht, glaube ich. Und du siehst, also du weißt so, in 5 Sekunden geht's Licht aus. Und dann kommt mit jeder Sekunde nochmal ein Schnitt. Und wir sehen alle unsere Figuren nochmal. Wir sehen die Hauptfigur, wir sehen den alten Mann und so weiter und so fort. Und als allerletztes, bevor das Licht ausgeht, sehen wir den Gangster, wie er in seinem Bett liegt und die zerbrochene Flasche noch in der Hand hält. Weil es war vorher so, dass wir um Rationen gekämpft haben und diese Flasche zerbrochen ist. Und die haben sie ganz kurz gezeigt, die liegt am Boden und er hat diesen Flaschenhals noch. Und zack, und dann ist dunkel. Und du weißt halt, okay, Alter, jetzt wird's übel. So. Ja. Das mochte ich einfach. Solche so Entscheidungen, die sehr theatralisch sind in der Art, wie man schneidet und wie man es auch inszeniert. Es ist sehr eindeutig, oh, der Böse hat das Ding, das Messer im Grunde in der Hand und so eben. Wartet wie man nur drauf. Genau. Ja. Aber es funktioniert halt trotzdem so. Es ist halt effektives Storytelling. Ich muss nicht viel erklärt bekommen und verstehe trotzdem, wie die Figuren funktionieren. Ich verstehe, was gleich als nächstes passiert. Und das zieht sich eben sowohl durch Schauspiel als auch durch die Art, wie man schneidet, an vielen Stellen. Und das mag ich halt einfach. Das fand ich halt auch einfach gut. Ja, ich habe es auch wieder jetzt tatsächlich direkt vor Augen, diese Nachtszene. Und man hat auch wirklich mitgelitten. Und du siehst halt eben, alle anderen haben Angst, überlegen, wie verteidigen sie sich. Und dann siehst du genau die anderen Personen, die schon nur darauf warten, dass sie endlich loslegen können und sich halt auch in dieser Rolle feiern. Ich meine, da könntet ihr auch am Tag einfach umbringen. Aber in der Nacht ist halt irgendwie eben, kannst du sneaky sein und jemanden meucheln. Ja, im Bett ermeucheln so. Und dieses Böse, dass er nicht nur diese reine Brutalität hat, das macht den Charakter, finde ich, auch noch irgendwie interessant. Ja. Nee, also das haben sie absolut geschafft. Selbst die schlimmsten Figuren, wo man echt sagt, oh Gott, also mit der möchte ich erst recht nicht in so einem Spiel stecken. Trotzdem interessieren dich die Figuren. Und trotzdem willst du wissen, also auch der Gangster, wenn er dann gegen seinen Lakaien im Grunde im Murmelspiel spielt, so als es kurz in die Richtung tendiert, dass er verlieren könnte, so als Zuschauer war mir zu dem Zeitpunkt schon klar, er wird nicht verlieren, sehr wahrscheinlich nicht, weil er ist, sie haben ihn zu zentral aufgebaut, er wird jetzt nicht gegen den Nobody verlieren. Aber auch, dass er halt kurz Angst bekommt und kurz menschelt und so. Und also, dass er halt eben nicht die ganze Zeit der coole, knallharte Typ ist, sondern halt da richtig Schiss bekommt kurz und denkt, fuck, ich verliere jetzt. Und dass diese ganzen kleinen Momente, die nicht rauszulassen, die drin zu lassen, so übertrieben, die dann auch teilweise dargestellt sind, es funktioniert halt trotzdem richtig gut. Auch die beiden Mädels, was ich beim Murmelspiel für mich persönlich. Stark. Ja, das fand ich, war mich auch das stärkste Ding, vor allem schauspielerisch. Das Mädel, was ja auch ins Finale kommt, ist scheinbar auch eine komplette Newcomerin, was Schauspiel angeht. Die hat nur gemodelt vorher und ist ihre erste Schauspielrolle. Und wenn ich mir das vorstelle, die war wirklich, wirklich gut. Auch das andere Mädel, was ja nicht die Backstory bekommen hat, das hat ja wirklich nur diese eine Folge bekommen, um zu glänzen. Und das war auch wieder stark an der Stelle, weil man sich so viel Zeit dafür genommen hat, weil es leicht gewesen wäre, zu sagen, ja gut, die spielen halt kurz ihr Murmelspiel, okay, die eine wird erschossen, Punkt aus, haben wir schon mal abgehakt. Also für Zuschauer klar, okay, die und die Person hat schon gewonnen. Und das ist einfach für mich immer das Stärkste, egal ob das Film, Serie, was auch immer ist, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und sagt, okay, die Zuschauer kommen damit schon klar, wenn das jetzt 45 Minuten aufgebaut wird, weil umso stärker fühlt sich Payoff an, wenn ich weiß, okay, das sind beide Mädels wirken eigentlich grundsympathisch, das sind beides keine schlechten Menschen. Und es ist nicht so, dass ich mich wirklich für den einen mehr freue, wenn er gewinnt, als für den anderen oder so. Aber eben, dafür muss man sich die Zeit nehmen. Was ich auch cool fand bei ihrer Story in diesem Murmelspiel dann, was immer wieder im südkoreanischen Kino auch mir begegnet, was ich einfach spannend finde. Und nach wie vor, ich finde es auch cool, dass das so eingebaut wird in diese Filme und diese Serien, weil das ja auch Teil dieser Kultur ist, wie wieder über Nordkorea gesprochen wird. Es wird wieder angesprochen. Auch in ihrer Substory, wie sie da sitzen, wird darüber geredet, glaube ich, dass die eine Verwandtschaft noch in Nordkorea hat oder sowas. Und also gerade als Deutscher denke ich mir das vielleicht auch, dass es halt unglaublich spannend ist, wie diese Kultur funktioniert. Das ist ein gespaltenes Land in gewisser Hinsicht. Und als Deutscher sollte man das erst recht nachempfinden können, was das vielleicht auch mit so einem Lebensgefühl ausmacht, weil das ja da auch nicht weit weg ist. Und das wollte ich immer nur am Rande erwähnen, dass ich das cool finde, wenn das immer mal wieder vorkommt. Ich habe auch einen Film vor 2 Jahren oder so gesehen, der hieß Burning. An sich ein Film, den ich nicht in allen Aspekten gut fand. Der war selbst mir zu ruhig. Aber irgendwann sind sie da auch mal im Grenzgebiet und sagen, ja, da hinten ist Nordkorea. Und das ist da einfach so. Und das ist irgendwie immer so dieses Gefühl, du lebst an der Grenze zu einer Diktatur. Und was das auch mit deinem Lebensgefühl vielleicht macht, weil Südkorea ja gerade künstlerisch ein sehr expressives Land ist und da ist alles erlaubt, habe ich immer den Eindruck. Und es dürfen provokative und anzügliche und weirde Geschichten erzählt werden, was ich mal ganz, ganz toll finde. Aber was für ein interessanter Kontrast das immer ist, dass das ein Land ist, was direkt neben einem der heftigsten Unterdrückerstaaten überhaupt existiert. Also das ist. Ja, das stimmt. War sie Björk nicht aus Nordkorea schon, oder? Ich glaube schon, dass das war, genau. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr genau. Ich habe es mir nur aufgeschrieben, dass es da ins Spiel kommt und wusste nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, dass ich glaube, sie kam von da und ich finde das finde ich auch super, dass sie das so gemacht haben, weil sie, ich meine, das mag natürlich auch mit der Erfahrung jetzt zusammenhängen, das wusste ich davor nicht, aber ich hatte das Gefühl, sie schauspielert extra anders als die anderen. Eben weniger dieses übertriebene Emotionen und frei und auch wenn ich dumm frage, ist das doch egal, was unser Protagonist ja auch sehr viel macht. Hauptsache, alles ist nett und so. Und sie ist ja eher zurückhaltend, hat Angst, zu viel von sich preiszugeben und alles. Und ich finde, das zeigt so krass auch diesen Kontrast, wie es sich auch in deinem Charakter ausbreitet, wo du aufwächst einfach. Und was deine Umgebung dir sagt, wie du zu leben hast, zu denken hast oder dich zu präsentieren hast. Ja. Also nee, das absolut fand ich ist es. Da auch sehr stark. Genau, das ist halt, glaube ich, das, worauf ich dann eigentlich da immer wieder zurückkomme, ist, ich finde diese erste Hälfte eigentlich so stark. Ich meine, ich würde jetzt mal circa beim Murmelspiel die Hälfte ziehen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es exakt die Hälfte ist, aber müsste schon circa da irgendwo sein. Ja, dann sind halt unsere Lieblingsfiguren langsam alle weg. Ja, und auch die interessanten, also vor allem diese Nuancen, gerade wie du das jetzt gerade angesprochen hast, dass die anders spielt und dass es anders wirkt und dass da Ebenen und Thematiken reinkommen, die eigentlich, wenn man die Story oberflächlich erzählt, jemanden nacherzählt, denkt er sich, ja, das klingt sehr stumpf. So, ah, okay, ein paar Leute werden halt da niedergemäht. Habe ich alles schon gesehen. So, Hunger Games, schieß mich tot. Ja. Ist alles irgendwie so in die Richtung. Aber nein, es schafft halt an ganz vielen Punkten Sachen reinzubringen, die wir nicht gewohnt sind, obwohl wir die Prämisse grundsätzlich kennen. Und in der zweiten Hälfte fällt es für mich an ein paar Punkten sehr radikal flach. Ich muss sagen, größter Kritikpunkt für mich an der ganzen Serie, ich bin jetzt gerade, was du sagst, ich finde, die VIPs machen mich fertig. Also, ekelhaft. Ich finde es so schlimm. Also ich finde es auch von der Charakterisierung, also natürlich sind das Assis und irgendwelche White Men, die halt einfach so eben mit ihrem Geld da irgendwelche Leute, also da ist natürlich auch einiges drin also die Ausbeutung anderer Kulturen vielleicht oder Nationen, einfach weil man mehr Geld hat und all das ist da alles, das mag alles da drin sein, finde ich auch super. Ich finde, also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht ist das auch der Joke, dass diese Amerikaner, ich habe es im Original geguckt übrigens, ich weiß nicht, ob du es in der Synchronisation geguckt hast. Ich habe es synchronisiert geschaut. Genau, ich habe es im Südkoreanischen geguckt und habe dann halt mit Untertiteln. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das in deiner Form dann ist. Diese goldenen Gesichtertypen da, die sprechen bei mir alle Englisch in der Version. Ich weiß nicht, wie das dann schon, oder? Doch, ich glaube, das war Englisch. Ja, so schlechtes Englisch. Genau, so, das wollte ich gerade sagen. Ganz ich weiß nicht, was das sein soll. Also, das muss Absicht sein, aber ich fand es grauenhaft. Also, jeder Einzelne von denen spielt so, als wenn er, weiß ich nicht, irgendwie ein Bösewicht in einem Kinderspiel wäre oder so, in einem Videospiel. Also, ganz dicke Akzente und auch jeder Satz ist ganz platt und offensichtlich so. Ja, yeah, ich habe mein Geld auf Spieler 69 gewettet, weil 69. Sabber. Genau, und so reden die halt die ganze Zeit und es kommt gar keine Tiefe mehr durch die rein. Ich denke mir so, die das machen stimmt. Seit drei Folgen wird angeteased, die VIPs kommen und die VIPs sind halt dann einfach nur ein paar dicke Typen in Bademänteln mit goldenen Masken auf, die reden. Einer wie der andere. Sie sind auch interchangeable. Und sie reden alle wie so, weiß ich nicht, 14-jährige Edgelords. So, sie reden alle so, ich will provozieren und ich bin ganz schön krass. Und ich fand das so schade. Ich dachte mir so, wieso? Ja. Vielleicht ist es auch wieder absichtlich mit den Erwartungen spielen, zu sagen, hey, die sind halt, was habt ihr gedacht? Da kommt jetzt nicht. Aber die werden genau wie ich das Stereotyp halt erwartet hätte. Und deswegen war ich da auch so sehr enttäuscht. Ja, genau. Es war für mich einfach so, schade. Da hätte ich jetzt schon mehr erwartet. Oder gehofft, lass die ruhig auch übertrieben sein und so, aber halt mehr als, da sitzt fünfmal oder sechsmal derselbe Charakter, es ist immer derselbe Mensch, einfach nur irgendein dicker Ami, der halt irgendwie sich darüber beömmelt, dass Leute sterben und es kommt überhaupt keine Tiefe rein, die werden dann auch einfach abgehandelt, die VIPs sind dann auch völlig belanglos am Ende, also man hätte sie auch weglassen können, hatte ich den Eindruck, das braucht sie gar nicht und eben das, was sie an Themen noch mit reinbringen mit denen, eben, dass er dann diesen Kellner, der Cop ja verkleidet als Kellner, dass er den auch noch wie einen Leibeigenen behandelt. So, ja, mir ist das schon klar, Leute. Ich habe jetzt verstanden, dass es Kapitalismuskritik ist und dass es hier eine Hackordnung gibt und die relativ weit oben stehen und deswegen alles, was unter ihnen steht, im Grunde behandeln wie Sklaven. So, das habe ich vorher verstanden, als sie sich entschieden haben, sie gucken Menschen beim Sterben zu. So, ich brauche das nicht. Also, das ist schon okay. Also, vor allem habe ich mir dann mehr Fragen gestellt, als ich Antworten bekommen habe, weil ich mich dann auch gefragt habe, das haben sie ja vorher immer wieder erwähnt, dass die VIPs vorher immer über Live-Übertragung zuschauen. Ja. Und ich dachte mir, aber wo ist denn dann der ganze, also so morbide es jetzt klingen mag, wo ist denn dann der Spaß? Also wenn du ein Typ bist, der Bock hat, Menschen sterben zu sehen und dafür Geld ausgibst, wenn du so einen Schaden hast, ja, aber willst du dann nicht zumindest das alles miterleben? Nee, dann kommst du nur zum vorletzten Spiel dann. Wieso? Und das waren alles so Fragen, die ich mir halt nicht gestellt habe, bis sie aufgetaucht sind. Und ich dachte so, Echt? Was ist dahinter? Also gut, vielleicht war es davor, ich meine, es ist bald vielleicht so gedacht wie eine spannende Serie. Jede Woche kommt eine neue Folge raus, die sie übertragen bekommen oder so. Ja. Und das Finale ist dann halt wirklich live, so du kriegst Karten für das Konzert, du kannst hin, oder wie so ein Podcast-Festival halt eben, du darfst sie wirklich mal sehen, während sie es tun sozusagen, könnte ich mir vorstellen. Was mir eher aufgefallen ist, auch ja, jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, eben, die sind alle so austauschbar und gleich und es geht eigentlich nur darum, wer wie reich ist und um Sex, weil auch dieser Raum, in den sie dann kommen, überall sind nur nackte Frauen vor allem, glaube ich. Die Menschen als drapiert. Gegenstände, genau. Ja, also, genau, als Tisch, als Tier verkleidet, keine Ahnung. Also einfach nur, keine Ahnung, auf diese zwei Sachen wird es auf jeden Fall reduziert, was diese Männer ausmacht. Und dann haben wir ja aber auch noch den alten Mann, der ja eigentlich auch einer von den Leuten ist. Also der hat das ja alles initiiert zusätzlich noch und ist jemand, der sich dran ergötzt. Aber ihm reicht das halt nicht, sondern er möchte dabei sein. Das ist ja auch das Spannende am Ende in diesem Gespräch von unserer Hauptfigur und dem alten Mann. Wie er meint, das wird ihn auch noch ereilen. So, er wird nicht aufhören können, dran zu denken. Und noch besser als es zu sehen, ist es halt dabei oder drin, mittendrin zu sein. Und ich frage mich, wieso, also das nicht bei den anderen passiert, also was die Unterschiede zwischen denen ausmacht, diesen alten reichen Säcken. Ja, genau, der alte Mann hat ja zumindest irgendwie, kriegt ja eine Backstory am Ende. Ja. Muss ich sagen, der ist ja auch mehr irgendwie. Ja, der ist auf jeden Fall mehr und einerseits kann ich schon verstehen, warum dieser Twist drin ist. Andererseits untergräbt es für mich halt die ersten Folgen, die ich halt stärker finde. Also so ein Stück weit. Wie gesagt, es ist auch wieder diese Kapitalismuskritik drin. Hey, guck mal, der hat mit Vorteilen die ganze Zeit gespielt. Hey, habt ihr es verstanden? Mega unfair. Hey, guck mal, die goldenen Männer, die sind mega assi, die benutzen Menschen so schlecht, die behandeln Menschen so schlecht, sie benutzen sie als Gegenstände, so als Tisch. So, das ist alles so, das habe ich vorher verstanden. Und für mich ist auch der Twist mit dem alten Mann, ist eigentlich so, jetzt erklären wir es nochmal für Leute, die es nicht so verstanden haben. So, ja. Es wird alles so ein bisschen wiederholt. Und mir ist das war ja alles vorher klar, dass das unfair ist. Ja. Und dieser Twist, ich sag nicht, dass er komplett kacke ist, aber für mich hätte es ihn halt null gebraucht. Für mich war das halt so, also vor allem, weil es natürlich dieses Murmelspiel an der Stelle schon hart entwertet für mich, also diese Partie. Ja. So, weil, also da spielt man mit meinen Emotionen auch, aber halt nicht auf eine Art und Weise, wo ich mir hinterher denke, ah, you got me, so, oder? Okay, nicht schlecht, da habt ihr mich jetzt gut vorgeführt. Sondern eher so, ja, schade, ihr habt das wirklich emotional erzählt, ich habe wirklich da was gefunden bei dieser Szene und die ist komplett bedeutungslos, weil der alte Mann einfach wusste, er stirbt nicht und sehe ich auch so. Ja, also, das ein bisschen am Ende so, das Ende, genau, hat mich nicht ganz happy gemacht. Es hat mir auch die Rolle des alten Manns einfach ein bisschen kaputt gemacht, muss ich sagen. Also es ist okay, dass er eigentlich jemand anders ist. Es passt irgendwie auch, dass er da eigentlich irgendwie Strippenzieher ist. Aber ich fand es einfach toll ganz am Anfang. Der hat mich so zum Lachen gebracht, als er bei dem ersten Spiel so gelacht hat und dann so weitergerannt ist. So, haha, ist alles irgendwie lustig. So. Natürlich, wenn man weiß, dass man nicht stirbt. Aber ich dachte, irgendwie wäre er halt auch ein bisschen so auf eine gute Weise verrückt. Und das hat mir einfach einen richtigen Goodie gegeben bei den ganzen Leuten, die da drin waren. Vor allem, weil sie halt auch ganz am Anfang schon sagen, eben, seine Backstory, er ist tödlich erkrankt, er wird sterben. Ja. Das wird so, ja auch genau, es macht Sinn, dass es ihr nicht juckt. Genau. Genau, und das ist am Ende, ist das ja auch immer noch so, auch wenn er reich ist. Ja. So, vielleicht ist das noch der letzte Punkt, hey, der hat alle Ressourcen dieser Welt und trotzdem liegt er am Ende in einem Bett und ist dann bald nichts mehr so. Aber eben auch mit diesem, dann haben sie noch diese Wette mit dem Bettler da auf der Straße, ob dem jemand hilft. Das muss ich sagen, also da muss ich tatsächlich sagen, haben sie einfach, ich fand da den Mann auch nicht mehr gut geschrieben, den alten Mann, weil seine Theorie ist ja am Ende, na, du siehst, wir sind alle egoistisch in der Gesellschaft, wir helfen uns nicht gegenseitig und wir lassen uns einfach hängen. Und er selber weiß von einer Situation, wo es nicht so war, wo der Protagonist, eben bei dem Murmelspiel, als sie noch nicht wussten, was spielen sie und wer sucht seinen Partner, und der Protagonist bekommt von anderen Leuten das Angebot, von jüngeren, gesünderen Menschen, das Angebot, lass uns im Team spielen. Und er entscheidet sich bewusst dafür, dem alten Mann zu helfen und den alten Mann ins Team zu nehmen. Weil er ja noch nicht weiß, dass es ein Spiel gegeneinander ist. Und das ist doch eigentlich der Moment, wo der alte Mann hätte, das wäre ja die Lektion für den alten Mann. Nein, du siehst, ich habe mich auch da dafür entschieden, dir zu helfen und dich mitzunehmen, auch wenn es nicht zu meinem Vorteil ist. Aber eventuell auch nur bis zu dem Punkt, wo es dann hieß, ihr spielt gar nicht zusammen, sondern gegeneinander. Ja, natürlich, das Gegeneinander, klar. Da, also wenn es drauf ankommt, sind die Menschen wieder egoistisch sozusagen. Die moralische Frage kommt dann natürlich wieder mit rein. Aber seine Prediction mit dem Obdachlosen ist ja, dem zu helfen wäre ja nicht schwierig unbedingt. Du musst ihn nicht mit zu dir nach Hause nehmen. Es reicht ja, wenn du die Polizei rufst oder irgendwie einen Krankenwagen. Ja. Und darauf muss ja nicht wetten, Platz dass tauschen. Das nicht passiert. Ja, da dachte ich mir so, du hast doch selber erlebt, dass dir Menschen helfen, wenn sie nicht das Gefühl haben, sie spielen gegen dich, sondern eben, wenn sie das Gefühl haben, ich kann jetzt dich vielleicht einfach auch mitretten in diese in der Situation. Und deswegen war das Ende für mich, glaube ich, auch komisch, weil ich mir dachte, nee, das wissen wir. Also der alte Mann hat auch diese Lektion eigentlich vorher gelernt und sie haben es ihn halt einfach nicht lernen lassen. So, er hat es halt einfach nicht verstanden oder keine Ahnung. Eben wie wir beide auch geredet haben mit dem Murmeln, hätte ja auch sein können, dass der alte Mann ihn verlieren lässt, weil er sagt, nee, mache ich nicht. Also hat auch der alte Mann vielleicht Güte gezeigt und gesagt, nee, ich verliere das Spiel jetzt absichtlich, weil ich will dir... Glaubst du, das hätte er? Ich glaube irgendwie nicht. Also du meinst, er hätte immer verlieren müssen, damit er aussteigen kann, oder was? Nee, ich meine, wenn... also er wollte ja aussteigen, aber ich denke, wenn er das nächste Spiel eigentlich hätte mitspielen wollen, dann hätte er auch unseren Protagonisten einfach halt gekillt, wenn er das wollte. Also wenn das... Genau, das ist die Frage, die eben damit aufgemacht wird. Lässt er ihn gewinnen, weil er sagt, ach, irgendwas sehe ich in dir. So, ich finde dich einfach toll. Oder ich denke mir, hey, du hast Potenzial oder was auch immer, was er ja am Ende dann... Auch am Ende, dass er ihn überhaupt nochmal konfrontiert und mit ihm redet, ist ja, weil er irgendwas in ihm sieht. So, ansonsten wäre er ja einfach einer der Sieger und er hätte halt das Geld bekommen und Ende der Unterhaltung. Aber dass er nochmal mit ihm diesen moralischen Diskurs eingeht, war für mich so, ja, aber hä? Also, die Lektion haben wir doch als Zuschauer. Ja, genau. Und wir haben doch alle diese Lektion schon gelernt als Zuschauer. Also, und auch ihr habt die beide miterlebt, die Situation, wo ihr einander geholfen habt, potenziell. So. Ja. Hä? So, warum ist das jetzt am Ende noch eine Diskussion bei euch? Ja, also fand ich auch nicht ganz passend. Ich hatte einfach das Gefühl, dass der Twist vielleicht drin ist, weil es noch einen Twist braucht. Weiß ich nicht. Also es hat sich für mich halt einfach nicht organisch angefühlt, dass er da ist. Ja, so. Also ich finde, es hätte schon gepasst. Nur, wie du sagst, vielleicht hat ein paar Sachen einfach anders sein müssen, wie zum Beispiel diese Wette, die war irgendwie unnötig, weil ich hätte es auch eher so interpretiert, die Hauptperson war die ganze Zeit nett zu ihm, obwohl er der alte Mann ist, der eindeutig krank und verrückt ist und verwirrt und der hätte sich ihm nicht annehmen müssen. Ja. Hat er gemacht und deswegen, glaube ich, hat er ihn schon auf irgendeine Weise lieb gewonnen vielleicht. Genau. Und ich dachte halt am Ende, dass er halt ihn gewinnen lässt, weil er seine Rolle halt jetzt auch durchzieht und vielleicht selber auch innerlich ein bisschen was in ihm stirbt, weil er weiß, er wird jetzt gerade ausgenutzt, aber er es auch versteht, weil er sich denkt, okay, ja, der will halt um sein Leben spielen. So, ne? Ja. Das hätte ich mir so vorstellen können. Und am Ende aber, dass er dann halt eben das alles nicht mehr sieht, was ihm ja selber widerfahren ist, das finde ich dann auch nicht mehr so passend, sondern es geht ja dann eher darum, dass er sagt, wir sind uns irgendwie ähnlich. Ja, du bist auch jemand, der nicht genug kriegt. Genau. Ja, und ich weiß, keine Ahnung. Also dieser ganze Epilog, also auch mit dem hat er plötzlich diese roten Haare, das fand ich glaube, das hat einige verwirrt. Ich habe auch gedacht, okay, ich will jetzt hier kein Urteil fällen, vielleicht ist das so ein kulturelles Ding. Ich habe extra danach gesucht, ob rote Haare irgendwas bedeuten könnten in der südkoreanischen Kultur oder die Farbe rot. Ich habe jetzt nichts gefunden. Der Regisseur hat sich dazu auch geäußert, weil Leute es verwirrend fanden und sie dachten, von allen Frisuren, die er machen kann, von allen Sachen, die er machen kann, sieht er plötzlich so albern aus am Ende. Einerseits halt lustig, dass die Serie einfach drauf scheißt und sagt, wir machen das jetzt einfach so. es muss nicht cool sein oder so. Und es gab irgendeine Rechtfertigung noch, dass er nimmt deswegen die roten Haare, weil das am wenigsten ist, wie er vorher war und er will dadurch die Transformation zeigen, dass er ein anderer Mensch geworden ist. Wo ich mir denke, ich glaube auch, dass er ein anderer Mensch geworden ist, dadurch, dass er gegen 455 andere Menschen ein Spiel auf Leben und Tod gewonnen hat. Also ich brauche nicht die roten Haare, um dir zu folgen. Das ist schon okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihn das vielleicht auch einfach super traumatisiert hat, was er da erlebt hat und er sich jetzt halt irgendwie, ich meine, abgrenzt. Gerade im asiatischen Raum, genau. Also sehen sich ja viele Leute auch dadurch ähnlich, dass die Haarfarben meistens dunkel sind. Und vielleicht meint er einfach, hey, ich muss jetzt irgendwie eben mich abheben, ich muss irgendwie rausstechen, ich kann nicht nur eine Nummer sein. Und ich meine, seine Familie ist ja auch weggezogen. Das fand ich auch schade, dass er am Ende es mehr um den alten Mann ging und nicht darum, wie er mit seiner Tochter diesen Kontakt vielleicht aufrechterhält. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ja, vor allem, weil das ja alles seine Motivation ist als Mensch. So, also, dass er halt das mit der Tochter hinbekommt, dass er seine Schulden los wird. Und am Ende ist er halt so kaputt von den Spielen, was ja auch eine Lektion sein kann. So, es hat ihn so verändert, dass er nicht mehr davon loskommt. Aber ich habe es halt nicht gefühlt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich so verändert hat. Also ja, ich auch nicht. Dazu hätte ich jetzt mal eine Frage, was mich auch interessiert. Du persönlich, wie empfindest du denn für unsere Hauptfigur? Über den Verlauf jetzt einfach. Also ja, wie du ihn findest, magst du ihn? Also generell sowas. Konnte ich mit ihm sofort was anfangen, weil er mich da auch wieder, wir haben es am Anfang angesprochen, dass jetzt hier nicht alles komplett neu erfunden wurde. Er hat mich sofort halt an Odesu erinnert, aus Oldboy, einem südkoreanischen Film. Auch ein Trottel zu Beginn des Films, ein Idiot, ein Typ, der viele dumme Fehler macht, wo man sagt, okay, du musst an, nicht an Stellen abgebogen sein, da habe ich nicht mehr so viel Mitleid, in Anführungszeichen. Aber genau deswegen mag ich ihn auch irgendwie, weil ich denke, ja, das ist halt, er ist wieder ein laufendes Klischee, aber er ist halt auch so lächerlich gutherzig, obwohl er halt in seinem echten Leben mit Leuten zu tun hat, die ihm drohen, Organe rauszuschneiden. Und trotzdem ist er so herzlich und sagt, ja, der alte Mann. Und ich finde, das haben sie gut gemacht, dass man halt ihn schon die ganze Zeit, dass man schon irgendwie wissen will, wie es mit ihm weitergeht. Ja. Auch am Ende natürlich, dass er bis zum Ende seine Menschlichkeit behält, eben als sie nur noch zu dritt im Finale sind und er wirklich, also er, man merkt, er ändert sich, er wird paranoid, er überlegt, den anderen umzubringen, weil er halt gesehen hat, was der tut. Also auch er selber gerät in diese Abwärtsspirale und wird auch irgendwo ein Stück weit schlechter. Aber trotzdem ist er noch total gerührt, als der andere eben die Frau umbringt. So, das ist für ihn undenkbar, dass er dieses Mädchen tötet. Also er bleibt halt immer unser moralischer Ankerpunkt. Wir können immer an ihm uns festhalten. Und fand ihn insofern typisch, aber effektiv charakterisiert. Wie war das bei dir? Ja, ich habe mir ein bisschen schwer getan. Das weißt du ja auch von mir, dass ich, dass es mir schwerfällt, Serien oder Filme zu schauen, wenn ich die Hauptperson nicht leiden kann. Ja, ja, stimmt. Das und jetzt ist es hier natürlich so, dass er gerade zum Anfang ja als der Riesenarsch dargestellt wird. Also gleich in der ersten Szene siehst du, er lebt bei seiner, also ich meine, der ist ja, keine Ahnung, auf jeden Fall so irgendwas Ende 30 oder so vielleicht. Ja, ich denke. Und er lebt bei seiner Mutter und die ist irgendwie alt und ein bisschen kränklich und er lässt sie schuften und er zieht ihr noch das Geld ab und sitzt da mampfend am Boden und futtert ihr das weg und lässt auch noch für seine Tochter, klaut er der Mutter das Geld und boah, so ein Unsympath, oder? Und dann war es für mich schwierig, aber irgendwie ging es auch tatsächlich sehr schnell, dass ich ihn dann doch irgendwie sympathisch fand, sobald er halt in der Opferrolle war wieder und nicht der Arsch. Also ich sag mal so, als er da irgendwie verprügelt wurde, glaube ich, hier, oder nach diesem Pferderennen, da fand ich ihn immer noch irgendwie doof. Weil ich mir halt auch denke, ja, ist irgendwie verdient, was du da machst. Aber sobald er da eben entführt wurde und das ist alles so mysteriös und so und wir wissen selber nicht, was ist und sind dadurch ein bisschen irgendwie auch mehr in seiner Situation, so als würden wir uns auch halt in diesem Raum befinden, da aufwachen und haben ja keine Ahnung, was außenrum vorgeht. In dem Moment hat sich das dann so ein bisschen gewandelt, auch vielleicht durch seine, da ja diese gutherzige Trottlichkeit, die er an den Tag legt und dann ja doch nett zu allen ist und ein Team bildet und eben für die Frau da ist, für den alten Mann da ist und so. Und vor allem seinen Kindheitsfreund so, ich sag mal, hyped, weil mir gerade kein besseres Wort dafür einfällt, weil ihn für so toll und schlau und intelligent hält und auch ein Student und so. Genau, und dann wird er irgendwie ganz niedlich. Ja, genau. Und da, finde ich, haben sie das irgendwie ganz toll geschafft, dass man anfängt, mit diesem Unsympathen zu sympathisieren, wenn du also das nachvollziehen kannst. Das, ja, ich mag das ja, das weißt besonders. Du ja von mir drum, ich mag das ja total, wenn Figuren nicht nur eine Sache oder nicht nur gutherzig sind, sondern ich das Gefühl habe, ja, so wie wir als Mensch halt auch, dass wir halt auch unsere Fehler haben. Und ja, genau die Sachen, die du halt aufzählst, so dieses, dass er halt, dass er am Anfang eindeutig unsympathisch, ich hatte schon fast wieder verdrängt mit der Mutter, dass er das Geld, das ist halt, das muss ich schon wieder grinsen, weil es einfach so daneben ist, aus dieser Spardose klaut das Geld schon raus und du denkst dir schon, okay, das ist schon assi. Und dann geht er noch los mit ihrer Bankkarte und rät den PIN einfach. So, ja, okay, ich bin ihr wohl egal, deswegen ist mein Geburtsdatum nicht mehr der PIN. Ah, aber das ist meiner Tochter. Also ich und freut sich dann auch noch, dass er sie ausraubt. Voll, also so, er ist völlig absurd assi einfach so, dass er halt wirklich so gar nicht checkt, wie emotional einfach er seine Mutter da spielt und ausnimmt. Ja. Aber vielleicht fand ich ihn deswegen dann gut, weil das sind alles diese unbedarften Sachen, dieses eben, und das ist seine Mutter, so, es ist nicht ein Mensch, der kennt halt kein Leben ohne seine Mutter und nimmt sie wohl irgendwie als gegeben und denkt sich, ja, die ist halt da und die ist immer, wird immer da sein. Und auch als sie dann so krank wird, dann entscheidet er sich ja auch zurück ins Spiel zu gehen. Also da merkt er dann plötzlich, okay, das wird sich nicht alles regeln. So, und auch er mit seinen Schulden erst recht nicht. So, also mein Leben wird sich nicht irgendwann doch zum Besseren kehren, sondern wahrscheinlich geht es jetzt dann langsam zu Ende, wenn ich mit den Schulden dann auch noch da weiter Ärger habe und meine Mutter stirbt mir einfach weg und ich kann nichts tun, weil ich keine Rechnung bezahlen kann. Und dann ist ja dieser extreme Wandel, dass er dann in den Spielen auch sofort dieses Soziale versucht. Also sofort versucht, hey, ich will mit anderen Menschen connecten, ich will irgendwie eine Einheit schaffen und mich um andere kümmern. Und also das braucht er ja dann plötzlich ganz, ganz stark. Und ich glaube, sie haben es nicht so eindeutig erklärt, aber für mich war das sehr nachvollziehbar, dass er das vielleicht gerade aufgrund dessen macht, weil er jetzt durch seine Mutter erlebt hat, ja, also dass seine egoistische Art halt ihn auf Dauer nicht weiterbringen wird. Natürlich komisch, dass er diese Lektion so spät erst lernt in seinem Leben, nachdem ja. er eben... Wenn es halt nichts mehr anders geht, also wenn es halt zu spät genau. ist. Weil er eben, genau, vielleicht weil er auch in diese völlig finale Situation gerät, dieses, hey, du spielst jetzt hier Spiele und entweder ist danach alles geil oder es ist zu Ende. Und vielleicht, dass er es dadurch erst realisiert, wie simpel es manchmal doch sein kann dann im Leben, auch mit seiner Mutter. Ja. Entweder stirbt die jetzt oder er kann die Rechnung bezahlen. Punkt, so. Aber ja, also ich kann es nachvollziehen, wenn man ihn nicht feiert oder so. Das kann ich auch nicht unterschreiben. Er ist schon vor allem am Anfang halt eindeutig eher so der Assi. Aber ich mag irgendwie aber er macht eine Wandlung durch, also genau. immerhin. Ja. Nee, und er hat mich total stark an viele archetypische Hauptfiguren in südkoreanischen Kino auch erinnert. Also dieses klassisch irgendwie bisschen tollpatschig und ein bisschen überdreht und die Situation und ihren Ernst nicht erkennen. Und dann richtig dazu gezwungen zu werden, geläutert zu werden. Also ja. Paradebeispiel einfach so, du hast keine Wahl, als dich zu ändern. Weil die Situation, in die du gerätst, ist so extrem, die kann dich nicht kalt lassen. Und passt vielleicht auch wieder in das, was wir gesprochen haben, diese extreme Charakterisierung, dass Leute halt sehr, sehr in ein Klischee vielleicht reingehen und dem aber das halt auch genauso extrem dann verlassen, aufgrund der extremen Erzählung oder Geschichte. Ja, schön gesagt. Ja, ja, wie gesagt, also ich unterm Strich finde ich auch, also ich freue mich einfach, wie erfolgreich das ist, gerade weil es eben ich mich zu den auch. Genannten Gründen eben was das anderes ist, einfach. Genau, eben. Und vielleicht auch jetzt, man hofft das ja immer, und mit Parasite habe ich das auch schon ein bisschen gehofft, und vielleicht wird es ja auch immer mehr dazu, also es würde dafür tatsächlich sprechen, dass jetzt so kurz nach Parasite jetzt wieder sowas so populär ja. weltweit ist, dass sich der Markt hat einfach ein bisschen öffnet. Halt den Weg geebnet, glaube ich. Könnte also, ich mir halt, also ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir halt vorstellen, weil das ist schon interessant, wie schnell hintereinander das jetzt passiert, dass wirklich Sachen aus einem ganz anderen Kulturkreis, jetzt auch unabhängig mal vom Südkoreanischen, dass Leute es vielleicht immer mehr dafür öffnen. Und ich glaube, wir beide erleben das, oder ich weiß nicht, was deine Erfahrung da ist, ich erlebe das schon seit vielen Jahren, gerade was das Thema Anime zum Beispiel angeht, wo man merkt, ja. so am Anfang war das halt eher so ein Nischending und das haben halt, es gab auch im deutschen Markt einfach sehr wenig davon zu konsumieren und dann gab es natürlich bestimmte Sachen, die haben den popkulturellen Geist getroffen und dann haben das viele geguckt. Aber wenn du irgendwie jetzt bei Anime über Dragon Ball hinausgegangen bist, waren die meisten Leute weg. Ja, das meiste, was halt auch nicht synchronisiert wurde, vor allem, das hat einfach keiner, also wenig Leute haben das, glaube ich, geschaut, so wenn du das gegeneinander aufliegst. Das sind halt auch abgefahrene Geschichten ganz oft und auch da merkt man ja zum Beispiel mit den Ghibli-Filmen, also in den 90ern, auch in den frühen 2000ern, das hat niemand interessiert, bis dann Chihiros Reise kam. Und dann hat das so ein bisschen, genau, dann hat das alles so aufgelockert. Und plötzlich haben die Leute irgendwie gelernt, ja, ich könnte mir das ja schon mal angucken. Wahrscheinlich ist das schon guckbar. Ja. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das Squid Game da auch jetzt wieder sowas auslöst. Sie wollen ja auch das unbedingt fortsetzen. Also aus Netflix-Sicht ist mir das völlig klar. Du kennst mich, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ja, also ich denke mir halt, die Frage ist, finden sie wirklich neue Themen und Ansätze, das zu sagen? Wohlgemerkt, wenn man sagen muss, wie lange der Typ, der die Serie geschrieben hat und auch Regie geführt, der Dong Hyu, der hat das 2009 geschrieben, die Serie. Okay. Also das ist ewig her und er hat nie jemanden gefunden, der diese Serie machen wollte. Bis Netflix kam, komm, wir machen das jetzt. Zum Glück. Voll. Aber dementsprechend hat er lange daran gefeilt, hat da wirklich was ausgearbeitet. Und er hat auch eigentlich gesagt, er hat keine konkreten Pläne, das weiterzumachen. Das war eine geschlossene Geschichte. Und das hat, also solche Äußerungen gibt es. Und deswegen bin ich dann immer so skeptisch, wenn es jetzt, also natürlich wollen die würden ihm das sofort natürlich unterschreiben, dass er weitermachen kann. Ich weiß halt nicht, also ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Manchmal findet man auch neue Sachen noch auszusagen. Aber dann müsste es für mich eigentlich auch eine sehr andere Richtung gehen, weil ich glaube, das Thema Kapitalismuskritik. Hat er halt hier jetzt einfach ausgeschöpft und ja, oder das hat ausgeschöpft. So. Es kann sich ja nur, es, selbst wenn da. Es kann sich halt nur wiederholen. Genau. Ich glaube auch, dass 80% sich halt dann vertraut anfühlen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das feiern würde, wenn das jetzt, sagen wir mal, die Story geht weiter. Und jetzt geht es darum, dass Gi-Han mit seinen Mitteln auch, mit seinem Geld und alles, dass er versucht, diese Organisation zu zerschlagen oder so, oder irgendwie gegen die vorzugehen. weiß auch nicht, ob ich das jetzt, weil das ist ja dann auch weg von dem, was mich an der Serie gereizt hat. Also mich hat ja nicht gereizt, dass da irgendwelche Leute umgebracht werden, sondern eben, all die. Und der Polizist hat dich ja auch nicht gereizt, so dass er da. Genau, eben. Das war für mich ja nicht. Wollte. Ja. Nee, ich verstehe das und ich denke auch, also es würde natürlich Sinn ergeben, das so weiterzuführen, weil das hat ja die letzte Folge auch ein bisschen angeteasert, eben dass diese Wut auf dieses, auf diese, weiß nicht, über dieses Spiel. Auf dieses so System. Genau. Ja. Es ist so stark, dass darüber hinaus er sogar die Sachen vergisst, die ihm eigentlich wichtig waren. Und die Familie, seine Mutter, das hat sich erledigt, aber seine Tochter, das war das Wichtigste für ihn. Und er hätte mit dem Geld auch locker auch nach Amerika ziehen können oder wo die hin sind. Aber nein, er hat sich entschieden, er bleibt jetzt ein Jahr da und er versucht da wieder hinzukommen. Von daher denke ich, laut dem Erfolg, den es jetzt feiert, wird es wahrscheinlich schon dazu kommen, unserem kapitalistischen System, dass eine zweite Staffel gedreht wird. Ja, aber eben, ich würde mich auch freuen, wenn es was anderes wäre, ja. Wenn es einen ganz anderen Ansatz hätte, eine andere Geschichte erzählt. Kannst du es dir vorstellen, dass es, also ich weiß, ich habe es nicht mal vor Augen, ich kann mir nicht mal vorstellen, in welche Richtung man das jetzt weitererzählen kann, ohne dass es eigentlich deutlich an Qualität verliert. Also ich finde halt, wie das Spiel abläuft, das hat es halt so spannend gemacht, weil wir das ja auch überhaupt nicht wussten. So, ich meine, es gibt drei Regeln, wie du gesagt hast, so, man darf das Spiel nicht abbrechen und man muss es fertig spielen oder was. Ja, was okay, und dann halt auch das mit dem Vote. Wenn alle sagen, sie wollen aufhören, dann wird das Hälfte dann abgebrochen. Genau, und eben, dass man sich auch in der Nacht oder einfach außerhalb der Spiele einfach töten darf, so. Dass am Ende nur einer übrig bleibt und wer die obersten Fettsäcke da sind. Das hat uns alles überrascht, finde ich. Und auch das ausgemacht, warum wir gerne 45 Minuten zugucken, wie ein Spiel gespielt wird. Und wenn sie das jetzt genauso nochmal machen würden, fände ich das schon ein bisschen langweilig, glaube ich, wenn das nicht ein ganz anderer Ansatz wäre irgendwie. Das Spiel neu erfunden sozusagen. Ja, vor allem, weil es so extrem populär ist, frage ich mich natürlich auch immer gleich in meinem Zynismus, haben die Leute das so geguckt, wie wir das geguckt haben? Also ich glaube, die Kapitalismuskritik ist allgemein angekommen, aber ist sie. Also wenn Leute jetzt alle in diesen Kostümen rumlaufen und so, frage ich mich natürlich immer, brecht ihr das gerade alles einfach nur auf das Ikonografische runter, so hey, ja, cool, Trainingsanzüge, ich habe auch Squid Game gesehen. Also ich finde es nicht schlimm, wenn das jetzt super nachhalt, aber ich würde mir halt auch wünschen, dass die Message mit nachhalt und nicht nur, ja cool, ja, wir machen jetzt überall Dreiecke, Vierecke und Kreise hin. So, das war ja dann super. Musst du dich als Kapitalismuskritik verkleiden. Ist halt nicht so easy. Ich gehe dann als Netflix, das die ganze Zeit versucht, irgendwie, Leute, komm schon, lass noch eine zweite Staffel so und ich überrede dann alle anderen. Du hast irgendwie so einen Vertrag dabei, den versuchst jeden zum Unterschreiben zu zwingen. Nee, eben, also das wundert mich jetzt. Das würde ich auch immer noch gerne rausbekommen oder auch mit anderen Leuten, die es gesehen haben, natürlich immer noch gerne besprechen, so was für die Leute da alles drinsteckt. Also bei dir dachte ich mir da schon, dass wir da auf einer ähnlichen Ebene unterwegs sind und das, also weil es jetzt auch nicht, eben, es ist ja auch nicht komplett versteckt. Also jemand, der wirklich keine Kapitalismuskritik darin sieht, der muss wirklich blind sein. Keine Ahnung, das ist so offensichtlich. Die Frage ist, ob man es in der Breite auch annimmt oder auch erkennt, dass das hier schon ein bisschen mehr dahinter steckt. So. Spannende Frage. Was mich dazu bringt, überlegen wir mal, wieso wir die Serie so gern geschaut haben. Eigentlich auch sehr voyeuristisch. Wir schauen genauso wie die Reichen am Ende, schauen wir auf unseren Bildschirmen diesen Leuten dabei zu, wie sie sich gegenseitig ja um ihr Leben kämpfen und abschlachten und empfinden dabei ja natürlich auch irgendwie eine Art Genuss. Also das auf jeden Fall. Das ist ja exakt das Gleiche. Ja. Weil da wird uns ja richtig der Spiegel vorgehalten und wollen natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Natürlich ist es was anderes, wenn wir wissen, die bringen sich wirklich um, aber dieses Leuten zugucken, wie sie gegeneinander spielen, das hat schon was sehr Altes irgendwie. Universell, ja. Ja. Die Gladiatorenkämpfe. Ja, ich meine, ich werde nicht lügen, dass ich ein bisschen es abgefeiert habe, als die Crazy-Tante den Gangster in die Glasscheibe stürzt. So. Natürlich. Aber ja, okay, ist schon ein guter Moment einfach so. Vor allem, weil man sich denkt, ihn hasst man, deswegen gut, dass er auch noch tot ist und gut, dass sie weg ist. Sie ist so nervig. Ja, voll, es war wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe. So. Es war, ach. Nee, also ich kann mich da ja eh mal gar nicht von freisprechen, von dem Voyeurismus. Also ich habe es sogar aufgeschrieben, ich finde es witzig, dass du es gerade angesprochen hast, weil ich natürlich nicht drum rumkam, auch eine Parallele zu meiner Lieblings-Trash-Sendung Dschungelcamp zu finden. Vor allem, als sie im Finale zu dritter sitzen und im Dschungelcamp ist es immer so, die letzten drei kriegen ein edles Dinner und dann kommt das Finale. Und ich habe exakt so sieht's da aus, wie im Dschungelcamp. Ich habe auch neulich schon einen Thread gesehen, wo sehr viel verglichen wird mit Kunstwerken, die direkt in der Serie dargestellt werden. Unter anderem dieses Dinner ist ein berühmtes Kunstwerk, dieser Dreieckstisch. Auch die eine Frau, die beim ersten Spiel als der Erste erschossen wird, glaube ich, bei diesem grünes Licht, rotes Licht, dann schreit die so und die Art, wie das geframed ist, sieht genau aus wie, wie der Schrei, dieses Gemälde und so. Okay. Und dass solche Sachen sind sicher auch noch alle drin, die gebe ich aber ehrlich zu, habe ich jetzt nicht alle in dem Moment erkannt, weil es auch teilweise einfach Momentaufnahmen sind, die für mich jetzt nicht eindeutig genug herausgestellt waren. Aber dass ich auf jeden Fall jemand bin, der natürlich auch was mit dem Voyeuristischen teilweise davon anfangen kann. Und natürlich ist es, ist die Prämisse erstmal das, was einen als erstes reinzieht, dieses oh, krass, Spiel auf Leben und Tod. So, das zu verneinen, wäre ja auch schwierig zu sagen, dass man das nicht unterhaltsam findet, wie die Leute da dann miteinander umgehen. Aber eben, ich glaube, es hätte mich nicht für die ganze Serie gecatcht, wenn es einfach nur darum gegangen wäre, Leute umzubringen. So, dann wäre ich nach der Hälfte ausgestiegen und hätte mir gedacht, Vor allem, wie du meintest auch vorhin, es war halt wichtig für uns als Zuschauer, dass wir die Person kennenlernen und wissen, wer das ist. Und Folge 2 war der entscheidende Faktor. Ich sag's ja, ich hab's echt so aufgeschrieben. So, nach Folge 1 war noch so, ja, okay, kenne ich. So, nicht genau so, aber Battle Royale gibt's und Oldboy, das steckt da alles irgendwie mit drin, okay. Und dann Folge 2, okay, krass, sie spielen nicht weiter und die ganze Folge kriegen wir jetzt Charakterisierung. Das ist für mich einfach Heroin, so, ich liebe das. So, das ist einfach so, wenn das ist wahrscheinlich der Moment, wo viele abgeschaltet haben. Das habe ich mich eben gefragt, ob Leute im Nachhinein sagen, Folge 2 ist die langweiligste Folge. Und wo ich sage, das ist die Folge, warum alle anderen Folgen dann noch so gut sind. Payoff. Voll, machen, Payoff einfach. Das stimmt. Ja, es muss ja manchmal einfach manchmal darf es auch ein bisschen wehtun, sich ein bisschen ziehen, damit am Ende das sich auch alles gelohnt hat. Wenn es sich sinnvoll anfühlt, genau. Also ich bin ja auch großer Fan von Breaking Bad, von der Folge Die Fliege. Die hast du jetzt nicht mehr vor Augen, aber jeder, der es gesehen hat, da scheiden sich auch die Geister. Es ist eine Folge, in der gar nichts passiert. In der Walter und Jesse nur am Kochen sind, im Labor. Und die ganze Folge bleibt in diesem Labor. Und eine Fliege nervt sie die ganze Zeit. Und Walter will diese Fliege erschlagen. Und um mehr geht's nicht. Also auf der oberflächlichen Ebene. Aber auf der tieferen Ebene ist es die ganze Zeit geht's darum, dass Walter sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, mit seinen Dämonen, mit dem, was er begangen hat. Und deswegen ist für mich die Folge so stark, weil ich diese Figur danach 300% besser kenne. Mhm. Und für manche ist es aber ganz schrecklich. Und die sagen, nee, oh, jetzt wirklich, es ist ja okay, wenn ihr kurz sagt, dass die eine dann einen Bruder im Waisenhaus hat, aber muss ich das jetzt auch noch sehen? Oh ja, jetzt redet die da mit dem 10 Minuten. Oh nee, also, ja, jetzt bitte den nächsten Plot. Und ich finde das immer am besten, also. Ich glaube, du hast mich auf die Folge sogar explizit vorbereitet gehabt, wenn ich mich richtig entsinne. Und ich glaube, deswegen konnte ich sie auch so wahrnehmen, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ich bin, glaube ich, sonst jemand, den auch die Fliege sehr genervt hätte und so, hey, komm, mach mal jetzt ein bisschen voran. Ja. Weil auch ja da wieder mein Problem ist, ich finde Walter wahnsinnig unsympathisch. Absolut, eine Zeit lang. Aber das ist auch ein Moment, wie du sagst, wo ihm dann so ein bisschen Menschlichkeit auch wieder zurückgegeben wird, wo du siehst, wie er mit seinen Dämonen kämpft und das das rettet dann ja auch wieder irgendwie. Ja, es ist, glaube ich, einfach Sehgewohnheiten. Ich glaube, das kann sich auch ändern. So, ich glaube auch, dass ich das, also ich war sicher auch nicht immer so, dass ich die langsamen Momente am besten fand. Ich sehe das auch teilweise gerade bei Filmen, die ich vor langer Zeit gesehen habe und jetzt wieder sehe. Und dann merke ich, es verschiebt sich, was ich an dem Film mag. Also das fängt an, um jetzt ein ganz oberflächliches Beispiel zu nehmen, ist Star Wars Episode 5, wo Luke zu Yoda dann auf diesen Sumpfplaneten geht. Und heute ist das, diese Stellen sind meine Lieblingsstellen, weil sie halt, und als Kind weiß ich noch, dass ich das super langweilig fand. Als Kind dachte ich mir, ja, aber kann er jetzt dann auch langsam mal wieder gegen Darth Vader kämpfen? So, also mit diesem grünen Typen hier, der ja nichts kann, ist ja irgendwie langweilig. Okay, der trägt dieses Raumschiff da raus, aber ist ja der lameste Abschnitt. Und heute sind es meine Lieblingsszenen, weil ich viel mehr über die Figuren erfahre und über die Welt und einfach ein bisschen besser greifen kann dadurch. Aber ja, so verschiebt sich das vielleicht auch manchmal, wie man sagt. Ich habe da vielleicht ein ganz anderes Beispiel für. Ich habe es früher bei Disney-Filmen gehasst, wenn die angefangen haben zu singen. Ich dachte, boah, jetzt muss ich mir wieder 5 Minuten hier irgendeinen Song über Freundschaft anhören und können wir bitte die Handlung weiter vorantreiben? Und mittlerweile warte ich nur noch darauf, dass der nächste Song kommt, wo man mitsingen kann. Und zwischendurch nervt es einfach, dass sie reden. Also ich bin genauso bei dir, exakt das war bei mir auch mal bei den Disney-Dingern und vor allem, was da so gut passt ist, weil die Songs oft die Charakterisierungen sind, weil in den Songs eben Timon und Pumba werden einem in diesem Song erklärt, Hakuna Matata, dann weiß ich, wer Timon und Pumba sind. Ich kann auch mit denen zwei lustige Szenen erleben, wo sie rumrennen und Warzenschwein rufen oder sowas, aber wo ich die Figuren verstanden habe, waren in ihrem Song und das ist bei Disney halt auch einfach oft, so machen sie das, weil sie wahrscheinlich immer sich denken, Kinder würden sich jetzt langweilen, wenn sie es einfach nur in trockenen Dialogen versuchen rüberzubringen. Nee, wir lassen sie singen und dann dann ist es zumindest laut und bunt. Und als Erwachsener denkst du dir, cool Message. Circle of Life, okay. Genau das habe ich mir gedacht. Nee, cool. Also ich sehe auf der Uhr, wir haben eigentlich fast eine Punktlandung. Hast du noch was dir fehlt? Du sagst, das sollten wir schon noch besprechen. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon angesprochen habe, aber es gab eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt, lag. Mhm. Und zwar habe ich, glaube ich, angesprochen, kurz bei dem Murmelspiel. Ja. Weil ich ja so den Eindruck hatte, es ist doch relativ offen, wie du die Spiele auslegst, eben wie beim Zuckerfigurenstechen, weil da durftest du sie auch ablecken, damit es leichter geht, so am Ende. Mhm. Das haben wir auch dann alle gesehen. Und ich ging so stark davon aus, dass die beiden Mädels als GegnerInnen, da mit den Murmeln, dass die einen Weg finden, das zu schaffen. Weil die andere auch als total intelligente Figuren so eingeführt wurde und gewitzt irgendwie und wahrscheinlich eher eine Bereicherung fürs Team, auch wenn alle sagen, oh nö, nicht doch eine Frau. Ja. Und deswegen habe ich eigentlich darauf gewartet, dass sie irgendwas machen und nicht einfach sagen, okay, wir warten jetzt, bis wir sterben. Also natürlich fand ich die Szene auch wahnsinnig stark, das haben wir vorhin schon besprochen. Aber ich hatte nicht rausgehört, dass man spielen muss, so dass man auch einfach sagen kann, ja, keine Ahnung. Ja, also, ich weiß, was du meinst. Wir machen das einfach gar nicht so. Und das passiert, wenn es unentschieden ist. Das wurde nie definiert. Ja, genau. Was ist, wenn jeder 5 hat? Das hat niemand gesagt. Und ich dachte, wenn das nicht in den Regeln gesagt wird, weil das ist denen ja auch so wichtig, dass sie nur ganz wenige klare Vorgaben haben. Mhm. Und die Leute sonst machen, was Menschen halt unter Drucksituationen so machen. Ja. Aber anscheinend ist das dann nicht mit inbegriffen. Und wenn es aber dann gefährlich für sie wird, dass jemand das Spiel tatsächlich breaken könnte, so wie der Typ, der beim Glas sehen konnte, was das Panzerglas ist und was das, genau, das dünne Glas ist, dass sie ihn dann Beispiel einfach mit Absicht dafür, raus... Ja, genau. Das fand ich ein bisschen gemein. Das hat mich verletzt, dass die Mädels da so übers Ohr gezogen wurden. Bei dem Glas ist es sehr, sehr eindeutig so, dass es eben nicht fair ist und das sind so Punkte, die es nur deutlicher machen. Und das wäre, ich bin echt bei dir, das wäre bei einem Murmelspiel vielleicht sogar auch richtig nochmal ein Schlag in die Magengrube für unseren Kindheitskumpel, dann später Antagonisten geworden. Genau. Wenn er rausgeht und sieht, beide Mädels kommen zurück, wie habt ihr das gemacht? Ja. Ach so, ja, wir haben halt versucht zusammenzuarbeiten und wir haben einfach gesagt, nein, keiner besiegt den anderen und dann müssen sie uns entweder beide erschießen oder, aber eben, wir sind halt dann moralisch frei, wir beide, und haben nicht den anderen versucht zu killen. Und dann eben, weil was ja dafür sprechen würde, war ja auch, dass diese Crazy-Tante ja auch nicht spielen musste. Die musste ja gar nicht mitmachen. Die hat ja dann auch überlebt. Die haben ja nicht gesagt, ja gut, die Zahl geht nicht aus, dann bringen die halt um. Nee, wir lassen die halt leben. Ja. Und deswegen, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es eine Möglichkeit geben könnte, sich gegen diese Spiele zu wehren. Oder zumindest so weit wie möglich mehr miteinander zu arbeiten. Ich dachte das halt vor allem, weil es ihnen da ja irgendwie darum ging, die niederen Instinkte zu wecken in den Leuten. Das ist ja das, was belustigt. Und dann dachte ich, okay, wenn sie sehen, hey, da sind aber Leute, die stehen über den Dingen, dann wird das irgendwie auch belohnt, aber leider nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, das sind ja so ganz klassische Gedankenexperimente. Ich meine, das ist hier The Dark Knight, glaube ich, ist das populärste Beispiel mit den zwei Schiffen. Und jedes Schiff bekommt den Bombenauslöser für das jeweils andere Schiff. Und dann entscheiden sich beide, sich nicht umzubringen. Und damit wird der Böse dann besiegt. Und eben, ich hatte auch bei dem Murmelding hatte ich auch den Eindruck, dass das ist doch auch, oder auch bei dem... Man weiß es ja auch nicht am Ende, ne? Also auch das Tauziehen. Was wäre denn, wenn beide Teams gesagt hätten, wir ziehen nicht? Wären dann die rosa Typen gekommen und hätten einfach einen nach dem anderen abgeknallt, bis sie anfangen zu ziehen? Oder was hätten sie denn gemacht? Weil das ist ja nicht das, was sie als Spiel wollen. Sie wollen ja diesen Überlebenskampf. Das ist ja das, was die Leute unterhält. Und wenn du dich dem verweigerst, kannst du natürlich eine gewisse Menge an Leuten umbringen. Und wahrscheinlich würden die anderen sagen, gut, ich riskiere es nicht und mach lieber mit. Mhm. Ja. Ja. Aber bin ich bei dir. Die harte Realität der Serie. Ja. Ja, mal schauen, vielleicht ist das so Sachen, die sie dann vielleicht in einer zweiten Staffel aufarbeiten wollen. Was wäre, wenn sich Leute bewusst dem Spiel verweigern oder so eine Revolution von innen vielleicht. Ja. Das gleicht sowas in die Richtung, kann ich mir natürlich vorstellen. Da wäre ich offen für. Ja, cool. Also, vielen Dank, dass du auf mich nochmal drauf gestoßen hast, weil ich hätte es, glaube ich, nicht so Zeiten angeschaut. Ich glaube, irgendwann hätte ich mich dem Hype sowieso gebeugt. Aber als du dann gesagt hast, ja, hast du schon geguckt und ich habe es dir, glaube ich, geschickt am selben Tag noch, habe ich auf Twitter dann auch so für mich einschneidende Quellen haben plötzlich über Squid Game geredet. Thilo Jung unter anderem, der Journalist, der da plötzlich meinte, oh, ich kann nicht aufhören, Squid Game zu gucken. Ich dachte mir, okay, Anni hat es jetzt empfohlen, jetzt kommt der Thilo Jung auch noch daher, von dem ich weiß, von dem jeder weiß, dass er ein starker Kapitalismuskritiker ist. Das muss schon einen Grund haben, dass er da auch hängen geblieben ist. Und dann, okay, dann... Ich habe es ja dann an dem Abend fertig geschaut. Du hast es mir gesagt. Ja, du hast es durchgebinged. Früher Nachmittag und ich habe es dann einfach bis 2 Uhr nachts fertig geschaut. Ja, und dann war ich ewig krank und sorry, dass wir es jetzt aufnehmen konnten, sonst hätten wir es echt rechtzeitig geschafft. Aber ja, der Hype ist ja eh nicht weg und ich glaube, für alle Hörer war es sehr viel schöner, dass wir dich jetzt verstanden haben und du nicht halb gestorben bist bei jedem Satz. Ich bin auch froh. Ja, cool. Dann, Anni, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für deinen Input hier. Genau, dementsprechend, das war's vom TOFHAUFER Podcast. Wir hören uns vielleicht recht bald wieder mit einem Film, auf den ich schon über ein Jahr lang warte. Adi wird es wissen, was es ist eigentlich, wenn sie überlegt, was noch rauskommen muss. Ich will natürlich nicht spoilern. Genau, dementsprechend, danke dir und danke euch fürs Zuhören. Ciao. Ciao.